know that God never fails. But the question is, do you fail? Do you fail? You know, Jesus asked the disciples, who do men think I am? I don't remember that. You see, they said, prophet. They say you are a prophet. They say you are, you know, some people call him good man today. He was a good man. They call him Elijah. They call him John the Baptist. They call him different names. He now asked them, who do you think I am? You. Then Peter spoke. So the Holy Spirit spoke through Peter. And said, you are the Son of God. You know, I have a God I never fail. Amen. I never fail. They are two different things. God never fail. When people say, yes, God never fail. But the question is, what about you? You are not to separate yourself from Jesus. God's children separate themselves from Christ so much. You separate, you are not different. Jesus says, so are you today. As I am, so are you. That is how you are. You remember, let me remind you of somebody. Peter and John. You know, Peter and John, when they at the beautiful gate, the lame that was there, silver and gold have I not, but such as I have, I give unto you. They did not say such as Jesus have. You know, Christ never separates himself from us, but we always separate ourselves from God. We always say God can do it, but I don't know if I can do it. That's not faith. Faith is not God can do it. And that's not faith. Everybody believe that. But faith is God is doing it through me. Faith is I can't do it because I know that greater is he that is in me than he that is in the world. That's faith. That's what makes you different. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus never failed. It is true he never failed. You can still open it because it seems it's distracting the attention so much. People, some after passing, they come back again. Praise the Lord. Hallelujah. He never failed. It is true that Jesus never failed. But it is as if he failed in our life today. It is as if things are not working. We can see the difference. That, you know, when Jesus was here, how things were moving from did God's children. That, English? I don't know if you understand. That? Can you? That? You can't okay, get that. Mm-hmm. You know, it is as if the word of God is no longer working. Das Wort of Gottes Wort nicht mehr funktioniert. That things are not the way the Lord wants it to be. Because we don't know the real victory. God's children, they don't know the real victory. Gottes Kinder kennen wahren Sieg nicht. The real victory is not the outside. Der wahre Sieg ist nicht das Äußere. The real victory is holding on to the word of God. Der wahre Sieg bedeutet, Gottes Wort festzuhalten. The real victory is believing Christ. Jesus Christus zu glauben. That's why the real sin is not your stealing, your lying. Deswegen ist auch die wahre Sünde nicht dein Lügen oder dein Stehlen. It is ignoring Christ. Die wahre Sünde ist es, Jesus Christus. It is rejecting Christ. Jesus zu verweigern. Praise the Lord. Halleluja. The real victory is not buying a house. Der wahre Sieg ist nicht, ein Haus zu kaufen. How did you buy the house? Und wie hast du dieses Haus How did gekauft? You have this house? Wie hast du das Haus bekommen? You see, it's not buying the car. Es geht nicht um das Auto zu kaufen. You see, it's not marrying. Oder zu heiraten. You know, people marry today. There are many things that join them together. Es gibt viele Dinge, die diese Ehe zusammenschließt. Money. Geld. You see, beauty. Schönheit. Tradition. Tradition. Religion. There are a lot of things that join them together. Viele Dinge, die zwei Menschen zusammenführt. But the word of God is what joins us together. Aber Gottes Wort ist das, was uns zusammenführt. And that's why for a husband and wife, for you to not marry in Christ's world, in Christ's kingdom, the word works. So first of all, marry in the spirit. Du musst erstmal im Geist verheiratet sein. You see, you are one in the spirit. Du bist im Geist eins. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know, maybe you will have a lot of questions today. If you have any questions, please write it down. Just write them down. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie bitte auch einfach. And ask later. Und stellt sie später. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus never failed. Jesus hat niemals versagt. And he said we are to know the truth. Und hat gesagt, wir sollen die Wahrheit erkennen. And the truth will make us free. Die Wahrheit wird uns frei machen. That many of us are free today. Aber wie viele Leute leben in dieser Freiheit? That you are born again does not mean you know the truth. Nur weil du wiedergeboren bist, heißt das, dass du die Wahrheit kennst. You know that you are filled with the Holy Ghost does not mean that you are you know the truth. Nur weil du die Taufe des Heiligen Geistes, weil du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, heißt das nicht, dass du die Wahrheit kennst. You know when Jesus spoke to them that you shall know the truth. And the truth shall make you free. The truth that you know. Zu ihm gesprochen hat er gesagt, die Wahrheit, die ihr kennt, die wird euch frei machen. He was speaking to believers. Er hat zu Gläubigen gesprochen. Those that believe in him. Die an ihn geglaubt haben. He was not speaking to unbelievers. Er hat nicht zu Ungläubigen gesprochen. To yourself. He was speaking to those that followed him. Er hat zu ihm, zu denen gesprochen, die ihm schon nachgegangen sind. That you are born again is a step forward. Wiedergeboren zu sein ist ein Schritt nach vorne. But he did not say you are going to be free because you are born again. Aber du wirst nicht frei werden, weil du wiedergeboren he bist. He said the truth that you know. Die Wahrheit, die du kennst, is the truth that will make you das free. Das ist die Wahrheit, die dich auch frei machen wird. That you go to church does not make you free. Dass du zur Kirche gehst, macht dich nicht frei. You see that you pray both day and night does not make you free. Tag und Nacht beten kannst, macht dich nicht frei. My husband and myself, we were speaking in our room just some minutes ago. Mein Ehemann und ich haben uns eben noch unterhalten. How God's children suffer. Wie Gottes Kinder leiden. How God, a president child will not suffer. Ein Kind von einem Präsidenten. Because children suffer a lot. Gottes Kinder leiden. They run from one country to another. Die flüchten von einem Land. As if the country is where the blessing is. Das Land der Segen ist. The blessing is in you if you have Jesus. Aber der Segen ist doch in dir, wenn du Jesus Christus. You are the one that carry him everywhere. Du trägst diesen Segen mit dir mit. I can remember when I was in a bank. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in einer Bank war. And as I was standing, there was a man standing at my back. Und ich stand in einer Schlange und ein Mann stand hinter mir. He was saying, he said, look at how Deutschland has changed me. Und er hat gesagt, guck mal, wie Deutschland sie verändert hat. That look at how schön I am. Gucken Sie sich an, wie schön Sie jetzt aussehen. Then I just look at him. Ich habe mich dann umgedreht. I said, in Deutschland is suffering. Ich habe gesagt, Deutschland ist Leid. That in Jesus is victory. Aber Jesus Christus ist Sieg. I said, it's Jesus that changed my life. Jesus hat mein Leben verändert. I'm not Deutschland. Nicht Deutschland. The victory is not in any country. Der Sieg ist nicht in deinem Land. You carry Jesus everywhere. Jesus überall. The part of you that is born again. Der Teil von dir, der wiedergeboren ist. The part of you that is Christ, that dieser is God Teil himself. Der Gott selbst ist. As until you give up, it's never over. Erst wenn du aufgibst, dann ist es auch vorbei. You are the one that will say it's over. Du sagst, es ist vorbei. The Satan can never say it's over. Der Teufel kann because nicht he has been defeated. Er wurde besiegt. You see, Lord, God is for you and not against Gott you. He will not say it's over. Er wird nicht sagen, dass es vorbei ist. Praise the Lord. Hallelujah. As we were talking together, how God's children suffer everywhere today. Wie Gottes Kinder einfach leiden. Because there is no truth. Weil da keine Wahrheit ist. The truth I'm talking about is not the natural truth. Ich spreche nicht von der natürlichen Wahrheit. Oh, I told you I'm going to Neuss. I went to Düsseldorf. Ich habe gesagt, that's ich gehe nach Neuss und ich war dann Düsseldorf. That's natural truth. Das ist eine natürliche Wahrheit. There is spiritual truth. Es geht über die that Jesus said, I am the way, the truth and the life. Die geistliche Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. You see, John 14. He said, I am the way, the ich truth. Jesus Christ himself Jesus is the truth. Jesus ist die Wahrheit. Until you know him. Also du ihn kennst. You will never be free. Wirst du frei sein. Praise the Lord. Halleluja. I have a God that never fails. Ich habe Gott. Who still have a song for us? Das ist eine Botschaft. They are speaking to you. Sie sprechen zu dir. You know, that's why our music is different from the world music. Deswegen ist unsere Musik anders als die weltliche Musik. You see, we praise Jesus. Wir preisen Jesus. But they praise Satan. Aber sie preisen Satan. Praise the Lord. Hallelujah. We praise our God. Wir preisen unseren Gott. And they praise their God. Sie preisen ihren Gott. You see, when we praise our Father. Sie preisen they praise their father. Sie preisen ihren Vater. You see the word, the music that they listen to. Die Musik, die sie nicht anhören. Whatever you listen to, write in your heart. Was immer du dir anhörst, schreibt in dein Herz. It's writing something in your heart. Schreibt etwas in dein Herz. Life or death. Leben oder Tod. I will enter his gates. Ich werde in sein Tor eingehen mit Danksagung. And I will enter his court with praises. Und ich werde in seinen Hof gehen mit Lobpreis. Why? Wieso? Because my name is written in heaven. Weil mein Name im Himmel geschrieben steht. You know Jesus and his disciples. Jesus und seine Jünger. When he sent the 70. Als er die 70 losgeschickt hat. And when they came back, they were so happy. Und sie zurückgekommen sind, waren sie so glücklich. And you know they were happy. Sie waren glücklich. Why they said? Because the demons, they were subject to them. Weil sie Dämonen austreiben konnten und Leute heilen konnten. And Jesus said, aber Jesus that gesagt, should not be your joy. Das sollte nicht eure Freude sein. Your joy should be because your names eure are written in heaven. Sollte sein, weil eure Namen im Himmel geschrieben stehen. You know who can see your name written in wer heaven? Wer kann seinen Namen im Himmel geschrieben stehen? Nobody sehen. Can niemand see. Kann das sehen. But you can see. Aber du kannst es sehen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Nobody can see your name written niemand in heaven. Kann deinen Namen im Himmel geschrieben stehen. Now that is why it's not what give the joy that to give you joy. Deswegen nicht das. Who understand? Den anderen Freude gibt, sollte dir Freude geben. And that is why your joy is permanent. Deine Freude ist beständig. Because nobody can clear your name in heaven. Denn niemand kann deinen Namen dem Himmel wegreißen. Praise the Lord. Amen. You know if it is a car or a house or whatever, husband, wife, that makes you happy. Wenn ein Auto, ein Haus, wenn Freunde, wenn Familie, wenn Ehepartner dich glücklich machen. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. You are temporary. Da bist du temporär. Your joy is temporary. Deine Freude ist temporär. Your peace is temporary. Dein Frieden ist temporär. Wait until the next news comes. Deine Freude hält nur bis zur nächsten Nachricht an. But if it is because your name is aber written in heaven. Aber wenn deine Freude darin besteht, dass dein Name im Himmel ist. Because your mighty God is your Father. Weil der allmächtige Gott dein Vater ist. Is permanent. Das ist beständig. Nobody can take it away from you. Nobody can take Jesus away from you. Niemand kann dir Jesus wegnehmen. They can take a house. They can take a husband. Somebody can just snatch your husband. Man kann dir Ehemann anything can happen. Wegnehmen. Man kann ihn verführen. Man kann deine Frau wegnehmen. Man kann deine Kinder wegnehmen. Mother can reject you. Father can reject you. Deine Mutter kann dich verweigern. Dein Vater kann dich vergessen. Friends can reject you. Freunde können dich verraten. But Christ. Aber Christus. Your name is written in heaven. Dein Name ist geschrieben im Himmel. You say yes or no. Du sagst ja oder nein. Nobody can take it away from you. Niemand kann dir das wegnehmen. I can remember when I was in problem. Ich kann mich noch erinnern, als ich in großen Problem gesteckt habe. In a country. In einem Land. And I wanted to speak to my husband. Und ich wollte in dieser Zelle, ich wollte zu meinem Ehemann sprechen. They said no. Sie sagten nein, das geht nicht. They will not allow me. Ich darf nicht telefonieren. Then I told them you cannot prevent me. You cannot stop me from speaking to the Holy Ghost. Ich habe dann gesagt, Sie können mich aber nicht davon aufhalten, zum Heiligen Geist zu sprechen. Holy Ghost is even greater than my husband. Der Heilige Geist ist größer als mein Ehemann. Then I spoke to the Holy Ghost. Ich habe zum Heiligen Geist gesprochen. The next day, they freed me. Am nächsten Tag haben sie mich freigelassen. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Spirit is in your life today. Der Heilige Geist ist in deinem Leben heute. You are not empty. Du bist nicht leer. You are never alone. Du bist nicht alleine. Don't see yourself alone. Du bist nicht als alleinstehend. You are well loaded. Du bist gefüllt. You know, if your eyes are open to see the Jesus in you, wenn deine Augen you will never be afraid of anything. Um zu sehen, wie Jesus in dir ist, bei dir ist, um dich herum ist, dann würdest du niemals Angst haben. Perfect love cast out fear. Die vollkommene Liebe verscheucht die Angst. If you know how Jesus loves you, wenn du weißt, wie sehr dich who is that parent that say I hate you? Wer ist denn dieser Elternteil? Wer sind denn diese Menschen, die meinen, dich zu hassen? You are nobody. Du bist ein Nichts im Gegensatz zu meinem Gott. Praise the Lord. Halleluja. I enter his gate with thanksgiving and his court with praises. In seine Tore mit Freude. Why? Mit Danksagung. Because I'm a child of God. Weil ich ein Kind Gottes bin. Oh, if you allow that, or if you are rooted in that. Wenn du in dieser Wahrheit verwurzelt bist. Your joy, nobody can take it away from you. Niemand deine Freude wegnehmen. You will always be happy. Immer glücklich sein. You know, if you can die for a sinner. Wenn er für einen Sünder sterben will, what will he do for a son? Was wird er dann für einen Sohn tun? You know when we were sinners, he died for als us. Als wir Sünder waren, praise the Lord. Halleluja. What about now that we are sons and daughters? Töchter. We are God's children. Gottes Kinder. You know, if you can't die for your enemy, what will you do for your own son? Sterben kannst, was kannst du dann für deine Kinder tun? Praise the Lord. Hallelujah. There should be no sadness in the life in God's children's life. You are all, you see, you are to be so different that the world will ask, well, where is your joy coming from? Dass die Leute nicht verstehen, woher deine Freude immer kommt. Yeah, that even in the midst of problems, but you don't see them. Du siehst das nicht. You see Jesus. Jesus. When I look around me, I see my Lord Jesus. Um mich herum schaue, sehe ich Jesus Christus. What do you see when you look around you? Du, wenn du um mich herum you schaust? See Christ. Siehst du Christus? Or you keep on seeing oder the problem. Siehst du dich selbst? Siehst du Probleme? You see, what do you always hear when you look around you? Was hörst du, wenn du um dich herum schaust? You hear the evil that they speak against you. Hörst du das Böse, was über dich sagt? Or you hear the voice of God. Oder hörst du die Stimme Gottes? That is saying, I love you. Die sagt, ich liebe dich. I will never leave you. I will ich never forsake you. Ich werde dich niemals verlassen. You see, everybody can leave. Jeder kann but gehen. I remember. Aber ich bleibe. Ich bin when so I look bleiben. Around me, see, when you look around you. Was siehst du, wenn du um dich herum schaust? All songs, they are messy. Alle Lieder haben eine Botschaft. What do you see? Was siehst du? It doesn't matter what others see. Es geht nicht um was andere sehen. What do you see? Was siehst du um dich herum? You know, they came to Jairus. Sie kamen zu Jairus. I told Jairus, no need to bother the master. Haben zu Jairus gesagt, bemühe den Meister nicht mehr, deine Tochter ist tot. Your daughter is dead. But Jesus said, you believe only. Aber Jesus gesagt, glaube einfach nur. He did not say what they believe. Er hat nicht das gesagt, it's their business what they believe. Ihre Angelegenheit. That, whatever they believe is not your business. Sie glauben, das geht dich nicht an. Your business, what do you believe? Was dich beschäftigt ist, was du glaubst. What do you see when you look was around du, you? Wenn du um dich herum schaust? You keep on seeing the problem. Siehst du das Problem? Or you see the Jesus that is oder the solution. Jesus, Jesus als die Lösung. You see, Jesus is the solution. Jesus ist die to Lösung everything. Zu jedem Problem. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why once you are now a child of God, wenn du ein Kind Gottes bist, you have a new father, hast a new du einen neuen mother. Vater und eine neue Mutter. A new father and a new mother. Das neue Eltern. And that's why I do anything at all you go to deswegen, him. Wenn irgendwas ist, egal was, du gehst in das Wort. You know, you know you have never seen your face. Du hast dein eigenes Gesicht noch nie gesehen. Who have seen his face? Du hast dein eigenes Gesicht schon mal gesehen mit deinen eigenen Augen. Turn your head down. I'll see if you versuch mal den Kopf umzudrehen, ob dein Gesicht can you see your face? Praise the Lord. Hallelujah. You see, you go to the mirror. Du gehst zum Spiegel. To see your damit face. Du dein Gesicht sehen kannst. And that is how you go to the word of God. Genau so gehst du um Gottes Wort. To know who you are. Damit du weißt, wer du bist. To know what is in your spirit. Damit du weißt, was in deinem Geist ist. That you are to allow to come to your mind. Was du zulassen musst, was in deine Gedanken kommt. You see, that you allow, you see, once you are saved, you are everything in the word of God, you have them in your spirit. Wenn du wiedergeboren bist, ist alles das Wort in dir. Because Jesus is the word denn of Jesus God. Ist das Wort Gottes. If you have Jesus, you have the word wenn of God Jesus in your hast, spirit. Du das Wort Gottes in deinem Geist. You are loaded. Du bist aufgeladen. But your mind. Aber deine Gedanken. Your soul. Deine Seele. It needs to be renewed. Die müssen erneuert werden. You see, beauty, that is why you prosper how your soul prospereth. How your spirit prospereth. Du hast gelingen, wie deine Seele gelingt. Tell John. Das steht in 3. Johannes. You see, you prosper and be in good health. Du hast Wohlergehen nach deiner Seele. Until you renew your mind. Weil erst wenn du deine Gedanken you erneuert, will remain defeated. Erst dann, sonst wirst du besiegt bleiben. You no longer think defeat. Du denkst nicht mehr versagen. Then you don't even think positive. Du denkst auch nicht mehr positiv. You see, it's not about positive. Es geht nicht um positiv. It's about the word of God. Es geht um Gottes Wort. You see, the word of God can even mean negative. Das Wort Gottes kann negativ sein. Remember when Peter said, nobody, you will not die. He told Jesus. Erinnert euch daran, als Petrus zu Jesus gesagt hat, Meister, du wirst nicht sterben. He said, you know, Jesus said, he was just telling them that very soon he's going to die. Jesus hat ihnen erzählt, dass er bald sterben wird. And Peter said, you will not die. Und Petrus hat gesagt, du wirst nicht sterben. And Jesus turned and looked at him and said, Satan, get behind. Und Jesus hat ihn verweigert. Hat ihn Satan it was positive. Es war positiv. We don't think positive, we think the word of aber God. Aber wir denken nicht positiv, wir denken Gottes Wort. Praise the Lord. Hallelujah. When I look around me, wenn ich um mich herum schaue, I see Christ the Lord. Jesus Christus. So see your husband when you look around you. Du so see your whatever it is, you see your mother, your father, people Eltern see them today. Um dich herum schaust. That's where their trust is. Da liegt ihr Vertrauen. That's where their source is. Da liegt ihre Quelle. your job. You know, people see their job. Your beauty. Thank you. Papa knows them very well. Praise the Lord. Your color. Color. The color of the skin. You see the country you are from coming from. Land where am I coming? Ah, thank you, the Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes, yourself. It's okay. Praise the Lord. Hallelujah. You see? People, they see the country you are coming from. What is in that land where you come from? They see the color of your skin. There are a lot of things they see. But what do you see? Stop seeing what they see. You know, sometimes we want to see the country we are coming from. Since you became a child of God, you have a change of name. Praise the Lord. A change of name. Great change. A great change. Since a change in the spirit. Praise the Lord. A great change since I am born again. Great change since another spirit. You see, a change in the spirit. A great change. Places I used to go. I go to those places anymore. I don't go there any longer. Ich gehe nicht mehr an diese Orte, ob physisch oder gedanklich. You see, the things I used to drink. Dinge, die ich getrunken habe. I drink them no more. Ich trinke sie nicht mehr. I can't, my husband and myself. Mein Ehemann und ich zum Beispiel. You see, a living example. Wir sind ein lebendiges Beispiel. You see, since the relationship with Christ. Unsere Beziehung mit Jesus. Great change. Große Veränderung. Party everywhere before. Früher, sind wir von Feiern zu Feiern. You see, almost every weekend. Jedes Wochenende. It's always party. Ging's immer von traveling from Frankfurt to different places, you see. Verschiedene Orte und Städte. Almost all weekend. Fast jedes Wochenende. But since the relationship with Aber Jesus. Seit der Beziehung mit Jesus Christus. You know, it's risky serving Jesus. Es ist riskant, Jesus Christus. Because there are a lot of things going to take away from you. Viele Dinge, die von dir fallen. That we are not even good for die you. Am Anfang, die noch nicht mal gut für dich waren. There are a lot of things he will take away from you. If you allow him. Wenn du es zulässt. He will not force you. Er wird dich nicht zwingen. Since the relationship. Seit der Beziehung. We did not even drive anybody. Wir haben niemanden verscheucht. But the word of God said pray. Aber Gottes Wort trennt. When they not phone me, they hear the word of God. Hören sie Gottes Wort. You know the word, they don't love the word of God. Die Welt liebt Gottes Wort. You see the word of God, he said that's what separates. Das Wort, das trennt. You see, you know, if your unsaved is your best friend, wenn ein Ungläubiger dein bester I question Freund ist, if you are really saved. Dann stell ich in Frage, ob du wirklich wiedergeboren bist. You know, if your unsaved is you, is who you do things with, that you just pour your heart to them. Wenn Ungläubige Menschen sind, denen du dein Herz ausschüttest, that you trust, denen du vertraust, I will doubt your salvation. Dann zweifle ich deine Erlösung. Because if you are really denn wenn du saved, wirklich erlöst bist, if you really say Jesus is your Lord, wenn du wirklich sagst, Jesus ist and mein your Herr Savior, und mein Retter, you see, not just Savior alone, er ist nicht nur mein Retter, Lord, aber auch mein Herr. He directs your life. Er leitet mein Leben. He is now everything for you. Er ist jetzt alles für mich. Makes the difference. Das macht den Unterschied. Those people, you don't need to drive them. Du brauchst diese Menschen nicht mal verfolgen. You see, anytime they come. Immer wenn sie kommen. Allow it to be the word lass of God. Lass du, dass Gottes Wort ist, was du schreien gibst. Praise the Lord. Halleluja. You know, Satan hates Jesus. Der Teufel hasst Jesus. That is it. That is how we did it. And everything that we drank before. You see, at that time, I'm not saying if you drink beer, you will not make heaven. Or if you smoke, you will not make heaven. I know people preach it. If you go, if you smoke, you will not make heaven. It's a big lie. It's not what you do. That takes you to heaven. It's what Jesus did for you. Was Jesus für dich getan hat und was du verweigerst. Your smoking is not greater than Jesus. Dein Rauchen ist nicht größer als Jesus. But if you allow him to come in, wenn du zulässt, er reinkommt, he will take away that spirit of smoking. Den Geist des Rauchens von dir nehmen. He will take away that spirit of alcoholic. Er wird diesen Geist des you see, the world of philosophy, you know, today, you know, they go to Berater. To just zu machen Therapien, damit sie davon wegkommen. You know, to deal with a root, a tree, you have to put it from the aber root. Um einen Baum vollkommen zu zerstören, musst du von der Wurzel angreifen. It's only Jesus that can save. Nur Jesus kann retten. Only Jesus can save. Nur Jesus kann uns retten. He He is the Savior. Er ist der Retter. There is no other way. Es gibt keinen anderen Weg. A lot want to go through other ways. Viele wollen durch andere Wege gehen. Praise the Lord. Halleluja. Yesterday I was in Düsseldorf. Gestern war ich in Düsseldorf. And there was a lady that I have been preaching to her. Und es gab eine Frau, mit der ich schon, zu der ich schon öfters gepredigt habe. In Trödemark. Auf dem Trödemark. And this lady, she's from India. Und diese Frau ist aus Indien. And I've been speaking to her. Ich habe schon öfters zu ihr gesprochen. She has problem in with her eyes. Sie hat Augenprobleme. Water is always pouring out. Sie tränt immer. And she said, then she went to for operation. Sie wurde auch schon operiert. And now I saw her yesterday. She was tying her finger. She used bandage on her finger. Und gestern habe ich sie gesehen und sie hatte einen Verband um ihren Finger. Then I said, what is wrong with you again? Ich habe gefragt, was ist wieder los bei dir? She said she had cancer. Sie hat gesagt, dass sie Krebs hat. In her finger, they have to cut the finger. In ihrem Finger, dass sie müssen ihren Finger abtrennen. Then she opened the finger and showed it to me. Sie hat mir die Wunde gezeigt. Then I told her, I said, I've told you several times to come to Jesus. Ich habe dir schon so oft gesagt, komm zu Jesus Christus. All these problems. All diese Probleme. He said, come unto me, all you that labor. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig beladen seid. That are heavy laden. Die schwer beladen seid. You see, I will give you rest. Ich werde euch Frieden. There is no rest with doctor. Es gibt keine Ruhe beim Arzt. Doctor can never give you rest. Der Arzt kann niemals Ruhe schenken. You see, I'm not against them. Ich bin nicht gegen. Without them, maybe some of us will not even be alive. So not have relationship with Jesus. Und wir hätten keine Chance gehabt, Buße zu tun und dann zu Jesus zu kommen. Because we did not even know Christ truly enough from our mother's womb. Vorher nicht kannten. Praise the Lord. Hallelujah. Then I was speaking to her and said, why don't you come to Christ? Als ich dann zu ihr gesprochen habe, sagte, wieso kommst du nicht zu Jesus? Then I reminded her that I told you the other time that I had tumor. Ich habe sie dann auch an mein eigenes Zeugnis erinnert, dass ich ihr erzählt habe, dass ich einen Tumor hatte. That's how the Lord healed me without tablets. Wie der Heilige Geist mich, wie der Herr mich gerettet hat ohne Tablets. Is that not enough for you? Reicht das nicht? You don't see me with doctor. Doctor should come to me. Du siehst mich nicht mit einem Arzt. Entweder kommt ein Arzt kommt mich besuchen. You see what I allow to come is what I just stay with me. Das was ich bei mir lasse, das bleibt auch was ich zu. What I say, Nase voll. Aber ich sage, ich habe die Nase voll. Ich verweigere das. If I say no, I don't want it. Nein, I don't want it. Ich will das nicht. Praise the Lord. Hallelujah. Then this woman said there are many religions. I told her I'm not talking about religion. Die Frau sagt, es gibt aber viele Religionen. Ich habe gesagt, ich spreche nicht von Religion. I said I'm talking about a person. Ich spreche über eine Person. Jesus Christ. Jesus Christus. Say person is not a religion. Er ist eine Person und keine Religion. Praise the Lord. I'm talking about a person. Ich spreche über eine Person. That died for you. Die für dich gestorben ist. Then he said, does that mean that what we read is not the same Bible? Heißt dann, dass, sie hat dann gesagt, heißt dann, dass wir nicht von der gleichen Bibel lesen? I said, it's the same Bible. Es ist die gleiche Bibel. Then I told her that the Bible has spirit, soul and body. Ich habe ihr gesagt, dass die Bibel hat Körper, Geist und Seele. Just as you have spirit, soul and genau body. Genau wie du als Mensch Körper, Geist und Seele. Then he mentioned Catholic. Dann hat sie von der katholischen. Then I told her the religion, they see the body. Religion, sie sieht den Körper. But I'm talking to you about the spirit. Aber ich spreche über den Geist. Praise the Lord. Hallelujah. The spirit is Christ himself. Der Geist ist Christus selbst. That the Holy Spirit needs to reveal to you. Die nur der Heilige Geist offenbaren kann. That is the truth that is to free you. Das ist diese Wahrheit, die dich frei macht. You see, it's not a big church. It's not a small church. It's not a it's not it's not what people see. Es geht nicht um das, was Leute sehen. Always learn to see what God sees. Lerne das zu sehen, was Amen. Gott sieht. Praise the Lord. Hallelujah. Today is our Thanksgiving Day. Heute ist unser Danksagungstag. It's just a reminder that we have to thank God always. Es ist nur eine Erinnerung, dass wir Gott ständig danken sollen. Always. Immer. In our life. In unserem Leben. The reason why we are here is because of Him. Grund, wir hier sind, deswegen without Christ, some of us could have been dead. Ohne Christus wären einige von uns schon längst. And it's not the will of Satan that we are even here. Es ist nicht der Wille des Satans, dass wir heute hier sind. He hates us. He hates to see God's children. Er hasst es, Gottes Kinder zu sehen. to be one. Das die in Christ. Not just to be one. You know, people can gather together in evil. Mm. You know, you're not to be one in Christ. He hates it. Das hasst der Teufel. He loves when you are one in evil. Liebt es, wenn ihr eins im Bösen seid. In destruction. Death, planning against others. Gossiping about others. Eins belästern. You see, the discussing death are not life. Praise the Lord. Lord. Hallelujah. We are going to go. What are you standing on? Worauf stehst du? Are you standing on the word of God? Stehst du auf dem Wort Gottes? What are you standing on? Worauf stehst du? Are you standing on the word of God? Stehst du auf dem Fundament Gottes? Is the word of God everything for you? Ist das Wort Gottes alles für dich? You know the song we always sing here. Ihr kennt das Lied, was wir sonst auch immer singen. I'm standing on the word. I'm standing on the word. I'm standing on the word. Jesus is the word. Are you standing? I'm standing on the word. Are you standing? Are you standing? I'm standing on the word. Jesus is the word. The word of God should be your life. Gottes Wort sollte dein Leben sein. It should be everything for you. Sollte alles sein für dich. You know, people stand on parents. Leute stellen sich auf Eltern. People stand on parents. Stellen sich auf Eltern. They stand on mother, they stand on father. Sie stellen sich auf Mutter oder auf Vater. They stand on friends. Sie stellen sich auf Freunde. They stand on job. Sie stellen sich auf ihre Arbeit. They stand on money. Sie stellen sich auf ihr Geld. Auf you know, when we are going to have do anything at all. Wenn wir etwas tun wollen. For example, we want to buy a house. Zum Beispiel, wir wollen ein Haus bauen. What do we think first? Worüber denken wir zuerst nach? The money. Über das Geld. That's so wrong for God's children. Aber es ist so falsch für uns Kinder Gottes. Jesus said, believe only. Jesus sagt, glaubt einfach nur. He did not say pay. Er hat nicht gesagt, bezahle. Have you ever seen anywhere where he said pay? Habt ihr irgendwo gesehen, wo ich bezahle? You know, our mind is always the money. Unsere Gedanken gehen immer zuerst auf das Geld. He's not Christ. Aber nicht auf Christus. You know when he was going to fill thousands. Als er Tausende satt machen wollte. He did not think of job. Er hat nicht über die Arbeit nachgedacht. Or the savings, what I have saved. Über seine Ersparnis hat er auch nicht nachgedacht. He said, any food at all, whatever is there is enough. Er hat gesagt, was auch immer da ist, wird reichen. Praise the Lord. Halleluja. And the Lord is blessed with our prosperity. Und der Herr ihn segnet unser Wohlstand. He's so blessed with our prosperity. Ihn segnet unser Wohlstand. You know, the unsaved cannot see your spirit. Die Ungläubigen können deinen Geist nicht sehen. The world, they cannot see your spirit. Die Welt kann nicht deinen Geist sehen, der gerettet ist. And they can see your life. Aber sie können dein Leben sehen. If you have joy. Ob du Freude hast. If you have peace. Ob du Frieden hast. If you are living in prosperity of the Lord. In im Reichen des Herrn lebst. You see, they can see your car. They can see your house. Sie können dein Haus sehen. But they cannot see your spirit. Aber sie können nicht deinen Geist sehen. You know, it's not that the Lord does not want us to have things. Es geht nicht darum, dass der Herr nicht will, dass wir Dinge haben. Said, but seek first his aber wir sollen zuerst nach seinem Königreich and his righteousness. Und nach seiner Gerechtigkeit. Because in his kingdom and his righteousness is your wealth. Denn in seinem Königreich und in seiner Gerechtigkeit ist dein Reichtum. He never tell us to seek things. Er hat nicht gesagt, dass wir nach Dingen suchen. He said we are to seek him. Wir sollen nach ihm suchen. Because the things they are to seek us. Denn die Dinge sollten wir uns suchen. Property, house, they are to seek us. Häuser, alles sollte uns suchen. Praise the Lord. Hallelujah. That is the job of God das himself. Ist die Aufgabe von Gott selbst. Then what do we do? Aber was tun wir? We leave what he said we are to do. Wir lassen die Aufgabe, die wir tun sollen. We seek job. Und suchen nach Arbeit. We seek things. Suchen nach Dingen. Those things are spiritual. Diese Dinge sind geistlich. You cannot have them with just flesh and blood. Du kannst sie mit Fleisch und Blut nicht haben. And that's why I said flesh and blood cannot inherit. Fleisch und Blut können das Königreich Gottes nicht erben. Praise the Lord. Halleluja. You cannot have them. Du kannst es nicht haben. Because it is impossible. Es ist unmöglich. Satan can also give. Der Teufel kann auch geben. You see the blessing of the Lord. Aber der Segen des Herrn make us rich. Macht uns reich. And no source. Und fügt kein Leid hinzu. But the Satan blessing. Aber der Segen des Herrn. He can make you rich. Er kann dich reich machen. A lot of sorrow. Aber es kommt ein bitterer Nachgeschmack. Der Nachgeschmack von Tod und Zerstörung. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. As we know, today is our Thanksgiving Day. And there is a prayer we are going to pray today when we finish. Und nach der Predigt werden wir gemeinsam beten. He said we are to pray against the spirit of frustration. Wir sollen gegen den Geist der Frustration beten. A spirit of depression. Den Geist der Depression. And the spirit of up and down. Und der Geist des Stimmungsschwankens. You see, today you are happy. Heute bist du glücklich. The next day you are sad. Morgen bist du am Boden. You will be here and you will be so happy. Du bist jetzt hier und bist glücklich. Will this joy continue? Aber bleibt diese Freude bis heute Abend? Because the joy is supposed to be continue. Sollte bleiben. You see, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus ist der gleiche gestern, heute und für immer. He never changes. Er verändert sich nicht. I am that I am. Ich bin der, ich bin und ich verändere mich nicht. And that is how your victory is never to change. Und genau so hat sich dein Sieg auch nicht verändert. This is your joy, your peace. Freude. They are never to das change. Das sollte sich nicht verändern. But it's so, it's changed so, so much. Es verändert sich so. Before you know it, you are no longer there. Before you know it, you know. It's sadness again. Bist du wieder in der you that are the jumping and singing and praising God. Hast du noch, bist du rumgesprungen, hast den Herrn gepriesen. The next news is bringing you down. Und, dann, und die nächste Nachricht schmeißt dich wieder auf den Boden. So just since we are going to pray, please message you just imagine. Praise the Lord. Hallelujah. He doesn't want us to be afraid of the future. Er will nicht, dass wir Angst haben vor der Zukunft. A lot are afraid of the future. Viele haben Angst vor der Zukunft. Jesus is your future. Aber Jesus ist deine Zukunft. Amen. If he is your present, allow him to be your future. Wenn er deine Gegenwart ist, dann lass ihn zu, dass er deine Zukunft ist. Praise the Lord. Hallelujah. Christ is your future. Christus ist deine Zukunft. And that's why you know what is going to happen deswegen tomorrow. Weißt du, was morgen passiert? The word of God is your tomorrow. Gottes Wort ist dein Morgen. They'll say, they don't even know. Die Ungläubigen, sie wissen nicht, was you know, when they go to Frankreich today, when they go to places, they are afraid of a bomb or whatever people are going to do. Whatever is going to happen. They don't know, they are afraid. Sie haben Angst. But for God's children, ja, für uns Kinder Gottes, perfect love cast out fear. Die vollkommene Liebe verscheucht die you Angst. See, if you can leave heaven because of fear, wenn du den Himmel zurücklassen kann wegen dir. You know, he left heaven. Er hat den Himmel zurückgelassen. I came here. Und ist hier hingekommen. Because of you. Wegen dir. If you are the only one on das wäre die einzige Person gewesen, wärst hier auf Erden. Er wäre trotzdem gekommen. Es hätte sich trotzdem gelohnt für ihn. It's not because we are so many. Nicht, weil wir so viele sind. If you are the only one. Das ist nur die einzige Person. You know how you know that. Weißt du, woher du das weißt? Adam. Adam was the only one. Adam war der Einzige. He prepared everything. Hat alles für ihn vorbereitet. Before he's coming. Bevor er you see, you prepare everything. Er hat alles for him. Er hat das Paradies erschaffen. So if you are the only one, also wenn du die einzige he Person could have still come. Er hat trotzdem gekommen. Praise the Lord. Halleluja. Don't be afraid of the future. Keine Angst vor der Zukunft. It's not today's topic, but you are still coming to today's topic. Praise the Lord. Halleluja. Everlasting solution. Ewige Lösung. Allow the solution to be everlasting solution. Jede Lösung, die du annimmst, lass zu uns eine ewige Lösung. It's only the word of God that is everlasting. Nur Gottes Wort ist ewig. It's the reason why you choose whatever you are choosing. It's not Christ. It's temporary solution. Wenn der Grund deiner Entscheidung nicht wegen Christus ist, dann ist es nur eine temporäre Entscheidung. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be afraid of the future. Hab keine Angst vor der Zukunft. Your future belongs to him. Deine Zukunft gehört Jesus Christus. The job is not for you to be done. Es ist nicht deine Aufgabe. Whatever is coming, you are not the one to solve was it. Was immer kommt, du solltest es lösen. No, we always see ourselves solving the problem. Wir sehen uns selbst immer als die Problemlöser. I want to solve the problem. Ich will das Problem lösen. But Christ is saying I'm the one that solves the problem. Aber Christus sagt, ich bin derjenige, der Probleme. A lot of time we struggle it with him. Manchmal wollen wir es ihm von der Hand reißen. We always struggle. No, I want to solve it. Jesus, we say, you have given it to me before. And we are saying, no, you are not too slow. Und du sagst, nein, gib mir das Problem, denn du bist zu langsam, Jesus. I want to solve it. Ich will es schnell für mich lösen. Go to John 14. Quickly go there, please. We have a lot to cover. Johannes 14. John 14. Let me quickly go through this before we go further. John 14. Johannes 14. Vers 13 und 14. 13 und 14. Johannes 14, Vers 13 und 14. Praise the Lord. Halleluja. 13 und 14. He said, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Whatsoever you ask, he is the doer, not you. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Allow him to be the doer. Lass zu, dass er der Macher ist. Stop seeing yourself as the doer. Hör auf, dich als Macher zu sehen. Praise the Lord. Hallelujah. He is the doer. Er ist der Macher. He said, all you need is just ask. Alles, was du tun musst, einfach bitten. And whatsoever you shall ask in my name, that will I do. That, you see, the reason why we do it. Der Grund, weshalb ich es tun werde. The reason I'm going to, it has to be done. Der Grund, weshalb es getan werden. You see, the reason why you have to have that victory. That victory is to come out. That the world will see it. Deshalb dieser Sieg sichtbar sein soll für die Welt. For the world to see. Damit die Welt es sieht. Because you cannot own a candle and put it inside the cupboard. Kerze anmachen und sie unter den Tisch stellen. You see, the world has to see that victory, the die prosperity of the Lord. Diesen Reichtum des Herrn in deinem Leben sehen. It's not, I'm rich, but I'm poor. Nicht, ich bin reich, aber ich bin arm. You know, I'm sorry, but you cannot even buy Coca-Cola. Du bist so reich, aber du kannst ja nicht mal eine Cola leisten. You see, you cannot even, you live from paycheck to paycheck. That's not God. Das ist nicht Gott. Praise the Lord. Halleluja. And that's why heaven is not when you die. Es in der Himmel fängt nicht an, wenn du stirbst. Start from now. Es fängt hier an. The word of God is our heavenly Gottes place. Gottes Wort ist unser himmlischer Ort. Once you are in the word of God, you are in another world. Bist du in einer anderen Welt. And the ordinary people cannot understand you. The natural people. Verstehen. Die natürlichen Menschen können dich. You know, if they slap you here, you give them the other side to slap. They cannot understand. Wenn man dich öffnet auf einen Seite und gibt sie die andere Seite, das kann man nicht verstehen, woher du kommst. You see, they are confused. Who is this person? Wer ist diese Person? Upon they are hating you, you are still loving them. Liebst du trotzdem? Then we say, who is this man? Wer ist dieser Mann? Praise the Lord. Halleluja. And whatsoever you shall ask in my name, that will I do. That the Father may be glorified in the Son. Damit der Vater, to promote Christ. Damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn, damit Christus verherrlicht wird. You see, we are not going to show our mother something that we will see that I am a child of God. Wir werden we don't nicht show people. Unseren Eltern beweisen, dass wir wirkliche Kinder Gottes sind. You see, we promote Christ. Beweisen, dass wir es zu etwas gebracht haben, sondern wir verherrlichen Christus, nicht uns selbst. You know, sometimes when they have done something, they have done, there are things they have done to you. Das ist so painful. Diese schmerzhaft. You see, maybe they are against one thing or the other in your life. Wenn es gegen etwas in deinem Leben. And the Lord has spoken to you that this is what I want for you. Der Herr hat aber schon dir das okay, die Bestätigung gegeben. Because they are not in the they are not in the kingdom of Christ. Aber sie sind nicht im Königreich von they Christus. They cannot accept it. Können sie es nicht verstehen? And so many times we are surprised that they cannot und even accept it. Und auch sind wir verwundert, weshalb können wir nicht surprised. Weshalb können wir nicht verstehen? Aber wir sollen nicht verwundert sein. You know, somebody in Nigeria, if you are speaking to that person, how here is, he cannot even understand. Jemand, der in einem anderen Land ist, Zum Beispiel Nigeria wird nicht verstehen, wenn du hier, wenn du von diesem Land sprichst, er wird das nicht, er wird da keine Verbindung kennen, weil er einfach aus einer anderen Kultur kommt. Let me just give one a little thing of my of example that when I was in Nigeria, when I've not been to Europe. Als ich zum Beispiel Nigeria war, als ich in Europa war. And they said, yeah, Europe was very cold. Und man hat mir gesagt, dass es in Europa sehr kalt ist. I said, how cold? Ich habe gefragt, wie kalt? They said, it's like freezer. Wie eine Gefriertruhe. I said, so no need to buy fridge. Da braucht man also keinen Kühlschrank mehr. So no need to buy fridge. You just put in your food outside. Du kannst dein Essen schon rauslegen. Praise the Lord. I could not understand it. Ich konnte es nicht verstehen. So also, your parents, they cannot understand you. Genau, können auch deine Eltern nicht verstehen. You see, your my friends cannot understand you. Verstehen. That you are not, you are in this world, but not of this world. Dass du auf dieser Welt bist, aber nicht mehr von dieser Welt. Are you are not to be surprised? Und das sollte dich nicht wundern. If they hate you for it. Wenn sie dich hassen dafür. If they hate Jesus, they are going to hate Jesus you. Wenn sie Jesus hassen. But the victory is that you never allow, you never leave the God, the word of God. Aber der Sieg ist es, dass du niemals Gottes Wort loslässt. The victory is that as you never reject Christ. Der Sieg ist, als wenn du Jesus nicht verweigerst. And you, anytime they come to you, ja, wenn sie zu dir kommen. You go, you also come to them with the word of God. Kommst du zu ihnen mit Gottes Wort? Don't compromise with them. Geh kein Kompromiss ein. Praise the Lord. Hallelujah. Don't compromise with them. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the victory is that you, anytime they come to you, allow it to be the word of God. Der Sieg ist, dass immer wenn sie zu dir kommen, lass zu, dass es Gottes Wort ist. There are things they want to hear from you. Es gibt Dinge, die sie von dir hören wollen. Don't allow them to hear it. Aber lass dich zu, dass du ihnen diesen Gefallen gibst. Give what you have. Und ihnen das gibst, was du hast. All you have is Jesus. Gib ihnen das, was du hast. Du hast Jesus. Always give them Jesus. Gib ihnen das, was du hast. Gib ihnen Jesus. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit und sie werden. If you never give up. Sie werden auf deine Seite kommen, wenn du nicht aufgibst. Sie werden auf Christus Seite kommen. You see, they will come to Jesus. Sie werden zu Jesus kommen. If you never give wenn du nicht aufgibst. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 14. If you shall ask anything in my name, I will do it. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the unsaved, they don't have this. Die Ungläubigen haben diese Garantie. They don't have this. That is you, if you just ask, it's done. Bitte und es ist getan. He did not say pay. Hat gesagt bezahlt. You need the house. You just say, I need the house, daddy. Vater, ich brauche ein it's Haus. Done. Es getan. You need the new car. I need the new Auto. Car, daddy. Vater, it's done. Auto, es ist getan. You know, you don't, he did not, you see anywhere. Walk and save, walk and save, walk and save. Steht hier irgendwo, arbeite und spare, arbeite und spare. The world system is working and saving. Das Weltsystem heißt arbeiten und sparen. The kingdom of God is believe only. Aber im Königreich Gottes sollen wir glauben. Believe that you are a son of God. And not a servant. Believe that God is your father. Glaub, dass Gott dein Vater ist. Believe that and don't allow the five senses to control you. Lass die fünf Sinne dich kontrollieren. You see, believe the word of God. Glaub an Gottes Wort. Don't allow the five senses to tell you what to do. Lass dich zu, dass die fünf Sinne dir sagen, was sie tun haben. That the word of God is no longer walking. Und Gottes Wort nicht mehr funktioniert. He passed away with the apostles. Vorübergegangen ist mit den Jüngern. When I know that Jesus said he is the same yesterday, today and forever. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be afraid of the future. Hab keine Angst vor der Zukunft. Ephesians 3. Let's go to Ephesians 3. Let us go to Ephesians 3. Verse 18 and 19. let us read from, let me see. From 16. He said that he may grant you, according to his riches of his glory, to be strengthened with might by the Spirit in the inner man. Dass euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. You don't get things according to your need. Du bekommst nicht Dinge gemäß deines Mangels. You see, your God's children have things according to his riches. Gottes Kinder haben Dinge gemäß seines Reichtums. Deswegen ist die Versorgung auch immer mehr als genug. You know, when Jesus fed thousands, als Jesus Tausende satt gemacht hat, he said, how many baskets was remaining? Wie viele Körbe sind übrig geblieben? You see, it was not according to the need. Es war nicht gemäß. But there was a lot so extra. Übrig geblieben. It's according to the heaven. Das ist gemäß des Himmels. It is according to the riches of his glory. Gemäß des Reichtums seiner Herrlichkeit. That's how we have things. So haben wir Dinge. You know, we calculate everything to the cent. Wir kalkulieren alles bis zur letzten Person, bis zum letzten Cent. Es muss aufgehen, die Rechnung. Verse 17. That Christ may dwell in your heart by faith. How do you believe? You know, he said Christ dwell in your heart by faith. Dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt. You believe you are a child of God by faith. Du glaubst, du ein Kind Gottes bist durch den Glauben. You have not seen your name written in heaven. Have you seen it? Also, das ist nicht, du hast keine Kopie davon, schwarz auf weiß, wie dein Name im Himmel steht. You see, you're just not it. You only have the word of God. Was nur das Wort Gottes, was weiß. You know, we believe that Jesus is coming back. Wir glauben, dass Jesus zurückkommt. Aha, are you sure? Aber bist du dir sicher? That is coming back. Dass er zurückkommt. It is by faith. Das ist durch den Glauben. That Christ may dwell in your heart by faith. Jesus live in you by faith. You believe it if you can. It's not by feeling. Jesus wohnt in dir durch den Glauben, nicht durch Gefühle. You don't feel the word of God. Du fühlst Gottes Wort. You don't feel spirit. Du fühlst den Geist nicht. You see, feeling is one of the five senses. Gefühle gehören zu einer fünf Sinne. You don't feel, you know, people, they say, I feel good. Weißt du, ich fühle mich wohl. No, you don't feel the spirit. Ich fühle den Geist nicht. You believe. Du glaubst. By faith. You see, Christ lives in you by faith. Dass der Christus by believing he's in you. Dass du glaubst, dass and you continue believing it. Und du glaubst, es you never allow the lies of Satan to take it away from die you. Lügen des Satans, es dir wegnehmen, diese Tatsache. You have a lot of lies. Denn er hat viele Lügen. I want to bring doubt into und you. Zweifeln, dein Herz. How are you sure your name is written in heaven? I'm sure because I know my God never lies. Ich weiß, dass mein Gott nicht lügt. Praise the Lord. That's Hebrews 6. God never lies. He never lies. He's not a man that should lie. And he's no respecter of anybody. He said, if he did it for Abraham, I have greater victory. If he did it for Moses, for Elijah, for Daniel, for all of them, just look at them. The three Hebrew boys. Fire could not even burn them. I have what is greater. What I have now is greater than what they were having. If fire could not burn them, then no fire can burn them. Praise the Lord. And he said that you may be rooted and granted in love. Und gegründet in Liebe. Rooted. Gewurzelt. That is, you know the meaning of that. Das bedeutet, that you know that you are a child of God. Weißt, dass du ein Kind Gottes bist. You know, Jesus is love. God is love. Jesus ist Liebe, Gott you are to be grounded in him. Gegründet that he is your father. Dass er dein Vater ist. That you are not different from dass him. Du nicht anders bist als er. Let me, if you go to, let me bring just a little place for this. You know, the prodigal son. Der verlorene Sohn. The elder brother. Der ältere Bruder von ihm. He thought his father things were different from his own things. Er dachte, dass das Eigentum seines Vaters nicht sein eigenes Eigentum ist. You know, when the prodigal brother came. Als ein jüngerer, verlorener Bruder zurückgekommen ist. The father was so happy. Der Vater war so glücklich. And he embraced him. Und hat ihn umarmt. And the elder brother. Aber der ältere Bruder. That had been with the father for years. Der schon lange mit dem Vater zusammen war. That never rebelled. Der nicht gegen ihn rebelliert hat. You see, he did not fight against the father. Er hat nicht gegen den Vater gekämpft. Then he was coming. As he came home, he als saw er nach Hause gekommen ist und das gehört hat, dass die Leute feiern, was so sad. Er war traurig. And he said, this year I've done everything for your father. Ich habe alles für dich getan, Vater. But you have not even killed a ram for me. Aber hast du nicht mal ein Tier für mich geopfert? To celebrate even me. Um mich zu feiern. Then the father said, what Vater I have belonged to das, you. Was ich habe gehört dir. You see, all this while, this man never know that what the father have dieser ältere belonged to Bruder him. Wusste nicht, dass das, was er hat, gehört, was der Vater hat, gehört ihm. You see, you have to be rooted in the love of God. Du musst gewurzelt sein in der Liebe von Gott. That he love you unconditionally. Dass er dir nichts vorgibt. It's not only when, it's not when you are doing helping people. Nicht nur, wenn du Leuten hilfst. Oder even Leuten in your worst case. If you are in problem, if you are in any... You know, sometimes, you know, the flesh. Das Fleisch. You see? Sometimes the flesh. Das Fleisch. Maybe somebody you provoke. Jemand hat mich provoziert. And there's something that come out. Da kommt etwas aus dir raus. Without reply. You give that person what the world will give. Du gibst der Person, was die Welt dir gibt. Even there. Selbst in diesem you know, you don't condemn yourself. Verurteilst du dich nicht. What do you do? Was tust du? You remind yourself that the reason why you need Jesus. Du erinnerst dich an das, ist der Grund, weshalb ich... I said, thank you, Father. Danke, Vater. You know, I cannot claim weiß, myself. Dass ich mich nicht selbst... It's not what I do, it's what you did das, for me. Es geht nicht um das, was ich tue, sondern das, was du am Kreuz... I thank you that I have you. Ich danke dir, dass ich dich habe. Look at upon all. Obwohl ich dich sogar habe. You see, upon all, look at the mistake I still make. In the midst of mistake. Fehler, aber inmitten dieser Fehler bist du da. Be rooted and grounded in love. Sei gewurzelt und befestigt in dieser Liebe. You see, don't condemn yourself. You know, sometimes... When we make mistakes, we condemn ourselves. Wenn wir Fehler machen, verurteilen wir uns so sehr. There is no more condemnation to those that follow Christ. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die Christus nachfolgen. Because he paid the price. Er hat den Preis bezahlt. He paid the heavenly price for everything. The sin you have not committed, selbst he has paid the price. Die Sünden, die du noch nicht begangen hast, er hat bezahlt. You know he was here. Er kennt keine Grenzen. Er war hier. You know what it is. Er weiß, to was be es here bedeutet, um hier. Er weiß, was es bedeutet, hier auf Erden zu sein. You know, he talks about it in Revelation. In Offenbarung spricht er darüber. Let's put something here. Let's go to Revelation. Wir kommen nochmal hier zurück zum Epheser. Offenbarung? Revelation. Let me see where it is. Revelation 12. Offenbarung 12. You know what it is to be here on earth. Er weiß, was es bedeutet, hier Jesus himself was here. Jesus sagt, war er hier. Ah, praise the Lord. Hallelujah. From verse 7. And there was war in heaven. Michael and his angel fought against the dragon. And the dragon fought and his angels. You know, Satan also has angels. And prevail not. They can never win. You know, Satan never win. He's a loser. In God's children. In our life. He said, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon, verse 9, was cast out, that old serpent called the devil. And Satan, which deceived the whole world, he was cast out into the earth. And the angels were cast out with him. Verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused, we accuse them before our Lord day and night. So now he is the accuser, Satan. Er verklagt uns. Der Teufel verklagt uns. You have read one page. One what of two pages. Du hast heute eine Seite gelesen in der Bibel. Wieso nicht zwei? You see, it's always condemnation. Du hast eine Stunde gebetet, aber gestern hast du zwei Stunden gebetet. You see, the Holy Spirit never condemned. Aber der Heilige Geist verurteilt dich nicht. Verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto the dead. Therefore rejoice, you heavens, and you that dwell in them. You see, you rejoice, you heaven. Rejoice those of you that are in the word of God. Darum seid fröhlich, ihr im Himmel und ihr, please listen. If you have the word of God, you are in heaven. Wort hast, bist du im Himmel. If you follow the word of God, you are in heaven. If you believe the word of God, and you act on it, God kind of love, God kind of joy, God kind of peace. The peace that the world does not control, you are in heaven. If you are not in heaven, you can never rejoice. How to rejoice is go to the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Therefore rejoice, you heavens, and you that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth, those without Jesus, die ohne Jesus, those without the truth, die ohne those that are lost. Die verloren sind. Jesus called them the dead. Jesus nennt sie die Toten. He called them the dead. He said, leave the dead to bury their dead. Die Toten sollen ihre Toten begraben. He said, they are dead. Sie sind tot. But you are alive. Aber du bist lebendig. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you. He was here, he knew what he was here, he knows what it bedeutet. For 40 days. 40 Tage. You know, 40 days. 40 Tage. Tempted by Satan. Versucht. Was tempted by Satan. Von he knows what it is to be here. Weiß, was es bedeutet, hier zu sein, auf Erden. Having great wrath, because he know. He knew that he had but a short time. Satan have a short time. Der Teufel hat wenig Zeit. How many years can somebody live here on earth? Wie viele Jahre kann ein Mensch just hier leben? Short time. Das ist nur eine kurze Zeit. Vielleicht zu Ewigkeit. Ah, praise the Lord. Halleluja. Then back to Ephesians 3, please. Epheser 3. Then in verse 19. No, 17. Let's go to 17. He said, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height of his love. That nothing can talk you out of it, that he doesn't love you. Dass nichts dir ausreden kann, dass er dich liebt. That God does not love you. That the love of God is unconditional in your life. Und dass die Liebe Gottes bedingungslos in deinem Leben ist. Verse 19. And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. How to be full of the fullness of God? Sind wir erfüllt von der ganzen Fülle Gottes? Is by knowing the love of Christ. Wenn wir die Liebe von Christus kennen. That passeth understanding, that passeth knowledge. Die alle Erkenntnis übersteigt. That the world cannot even understand. Die Welt nicht verstehen kann. In the midst of problems, the problem is so heavy that you are so happy. Schwierig, aber ist so groß, aber dennoch bist du glücklich. Who can give me an example of it? Ich kann mir ein Beispiel the three Hebrew boys. Die drei Hebräischen. In the midst of fire. Shadrach, Meshach and Abednego. Abednego, genau. Inmitten des Feuers. You say in the midst of fire. In fire. The fire could not burn them. Das Feuer konnte nicht verbrennen. And then when they and you know Jesus is always with us anywhere. Immer bei uns, egal wo wir sind. And the king could see Jesus. Der König konnte Jesus. He said there's somebody. Sagt, da ist noch jemand. We trust three people, but they are not four. Wir haben drei Leute ins Feuer geschmissen, aber vier. And when they were brought out, they brought them. The Bible said they never smelled smoke. Die haben nicht mal nach Rauch gerochen. Allow Jesus to be everything for you. You don't have problems. Für dich, dann hast du auch kein Problem. Anytime there is worry, wenn da Sorgen sind, the Holy Spirit is just telling you, der Heilige Geist, thank Jesus. Erinnert dich daran, dass wir Jesus danken sollen. Remind yourself that it's time to thank Jesus. Zeit, Jesus zu danken. Instead of you to be worried, anstatt dass du dir Sorgen remember to just say, Father, thank you. Vater, ich danke dir. I'm not without ich bin you. Nichts ohne dich. And I'm not without aber ich bin you. Nicht ohne dich. Praise the Lord. Halleluja. First John 4, verse 15. be rooted in his love for you. That he loves you. That you are a son and not a servant. You know, in Old Testament, they were servants. Praise the Lord. Then, but now we are sons. The old, they were servants. It was all about servants. Verse 17. Amen. Are you there, please? Can you help us? First John 4:17. Erst Johannes 4:17. Und Gott ist lieb, uns ganz erfüllt, wenn wir den Tag des Gerichts voller Zufall der Unwürden gehen. Denn wir leben in dieser Welt, so wie Christus es getan hat. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Herein ist our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. You know, the day of judgment. Am Tag des Gerichts. Every day is a day of judgment. Jeden Tag ist der Tag des Gerichts. He said, take up your cross daily. Du sollst täglich dein Kreuz auf dich nehmen und you see, the day of judgment. Der Tag des Gerichts. All the time we get a new result, different result. Jedes Mal können wir neue Ergebnisse haben. You see, different news. Neue Nachrichten. This is the day of judgment. The day of judgment does not mean when you die, you are with the Lord. You are before the God. Vor Gott stehst, sondern heute. Whatever decision you make, egal welche Entscheidung du triffst, there is judgment. There is a day of judgment. Ein Tag des Gerichts. We are going to get the result. Du wirst das Ergebnis davon bekommen. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. How to have boldness in the day of that judgment. Wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. That whatever result that comes, egal was das Ergebnis ist, was kommt, never shake you. Was uns nicht erschüttert. Never bring you down. Was dich runterzieht. You know, when good result comes, people can rejoice. Wenn gute Nachrichten kommen, kann sich jeder freuen. Everybody can shout hallelujah, yeah, when hallelujah everything is good. Wenn alles gut läuft. That how many can shout hallelujah? Aber wie viele Leute können hallelujah when you hear schreien, that your mother is dead, or your father, or your Vater wife, ist, your husband. Dein Ehemann, dein Ehefrau. When evil news comes, wenn bösartige Nachrichten kommen, that's the day of judgment. Das ist der Tag des Gerichts. When anything comes, wenn etwas kommt, who can stand? Wer kann da noch stand? But he said, you have to go to his love. Du sollst zu seiner Liebe gehen. Go to his love. Geh zu seiner so Liebe. So that you are able to stand in that standhaft all bleiben, the time. Egal was auf uns zukommt. Go to his love that he loves you. Geh zu seiner Liebe und erkenne, dass er go liebt. To his love that you are a son and not a servant. Erkenne, dass du ein Sohn bist und kein Diener. Because as he is, so are we. Denn so wie er ist, so sind wir auf dieser Welt. And in verse 18. Then he said, there is no fear in love. Furcht ist nicht in der Liebe. There is no fear in love. Furcht ist nicht in der Liebe. If you know how God loves you, du you weißt, will never wie sehr be afraid Gott dich of liebt, dann wirst du keine Angst haben. The reason why you are afraid, I know. You know you are afraid like Beyoncé. No, people are afraid. Die Leute haben Angst. Ah, we don't know. Who am I going to marry? Well, who am I? What are things going to be? Yeah, you see, you know, people, especially when there is catastrophe, when the news of bomb or whatever, plane crash. Praise the Lord. Hallelujah. But for God's children, he said the hair on your head, yeah, he numbered them. Er hat die Haare auf seinem Kopf nummeriert. He said you are his own eyeball. Das ist sein Augapfel. He will never allow anybody to put on in er his own zulassen, dass ihn jemand. Will you allow me to put on in your eyes? Du zulassen, dass ich deinen Finger in dein Auge stecke? Das wird niemand zulassen. Praise the Lord. Hallelujah. There is no fear in love. Es gibt keine Furcht mehr. If you know how Jesus loves you. Du weißt, wie sehr dich Jesus liebt. You know, he became poor so that you are rich. Er wurde arm, damit du reich bist. Ha. Wie? He left heaven. Er hat den Himmel verlassen. Heaven is a wealthy place. Der Himmel ist ein reicher and Ort. He came here to und be poor. Er kam hier hin, um arm zu sein. So that you now have the heavenly. Damit du das himmlische hast. You have the word of damit God. Du das Wort that hast. Is your wealth. Was dein Reichtum ist. That is your victory. Was dein Sieg ist. That is your blessing. Was dein Segen ist. Praise the Lord. Hallelujah. That perfect love can set out fear. Die vollkommene Liebe schreit die Angst. No fear in love. Keine Angst, I'm not afraid of anything. Keine Angst für anything, any Trinity, come. I love your Father. Thank you. Vater, danke. You can take more. You can take of me more than I can take of myself. I'm just like a baby to you. You carry me and you even change my pampers. You dress me. Du kleidest mich. You see, a baby never worry when winter is coming. Baby macht sich keine Sorgen, wenn der Winter kommt. Who worry? The mother. Wer macht sich Sorgen? Die Mutter. The baby just running up. He doesn't know what winter is. Das Kind weiß nicht, was Winter bedeutet. He doesn't know what is coming. Es weiß nicht, was you see, he's just running. But the mother is not saying jacket. Where's the jacket? Where's the boot? Jacke holen. Yes. You know, the baby will not... Handschuhchen ist mir holen. Handschuhe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You see, the baby never worry. Das Baby macht sich keine Sorgen. But the mother, that's who Jesus aber is. Ist Jesus für dich. Allow him to change lass your life. Du, dein Leben allow him to change from inside out. The victory is not outside, it's in you. Der Sieg ist nicht da draußen, es ist in dir. Jesus in you is your victory. Jesus in dir ist dein Sieg. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said, fear has torment. If you are afraid, there is you are in bondage. Wenn Furcht hat mit Strafe zu tun, wenn du in der Furcht lebst, erlebst du Gefangenschaft. And it makes people old. Das macht auch Leute alt. Before you need to squeeze you, it's like squeezing something close. You know, when you wash clothes, you squeeze it so that water comes out. Wenn zum Beispiel das ist die Wäsche, die dann ausbringst, ist es squeeze you. Ist zerquetscht dich? Ja. Das macht Falten, okay. He that feareth is not made perfect in love. If you are afraid, you don't know how he loves you. Weiß nicht, wie sehr er dich liebt. If you are afraid, you don't know how he loves you. Angst, dass er weiß nicht, wie sehr er dich liebt. And that's why I meditate in his love. Deswegen meditieren in seiner Liebe. It's not your love for him, but his love for you. Nicht in deiner Liebe für ihn, sondern für seine Liebe für dich. You see, it is love for you to meditate in your love for him. It's love. Under law. You are under law. Wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, wie sehr du ihn liebst, ist das Gesetz. Because you are thinking of what you did for him. Denkst über das nach, was du für ihn. You are thinking of what you did for people. Alles, was du für die Menschen. What you are doing for God. Was du für Gott tust. You see, why you are suffering because of him. Du leidest für Gott. How you are receiving, it's just about you. Geht nur um dich. Then he said in verse 19, we love him because he first loved us. Wir lieben ihn doch, weil er uns zuerst. We celebrate his love for us. Wir feiern seine Liebe für uns. He's more of his love for us. Es geht seine Liebe für uns. Even your love for him is not without him. Für dich ist es halt noch nicht mal ohne ihn. You cannot love God without God. Du kannst nicht ohne Gott lieben. And nobody can come to God without God. Niemand kann zu Gott kommen ohne Gott. It takes God to come to God. Es braucht Gott, um nach Gott zu Gott zu kommen. It's not the nature of man. Es ist nicht in der Natur des Menschen, to know God. Gott zu kennen. Amen. He is the provider. Er ist der Versorger. He is the provider. Er ist der Versorger. For himself. Für sich selbst. You know everything about you now is Christ. Alles über dich ist you are safe if you are a child of God. Wenn du ein Kind Gottes bist. Stop seeing the old man. Hör auf den alten Menschen zu sehen. Stop seeing the other side. Hör auf what do I see? Was die Welt sieht. Don't stop seeing what Satan sees. Hör auf das zu sehen, was der Satan sieht. Everything about you alles is just dich. Christ. Christus, er ist jetzt dein Leben. Genesis 22. Let us quickly go there. We have, so that we can go to the prophet. We are not here then. Praise the Lord. Genesis 22. Look at verse 7. And Isaac spake unto Abraham, his father. You know, the father was taking him to the place where the Lord said, go and sacrifice him. Also Abraham hat seinen Sohn Isaac zu dem Ort gebracht, an dem er ihn opfern wollte. And as they were going, und als sie auf dem Weg waren. And Isaac spake unto Abraham, his father, and said, my father. and he said, here I am, my son. And he said, behold the fire and the wood. Now, where is the lamb for a burnt offering? Da sprach Isaac zu seinem Vater, Abraham, mein Vater, und er antwortet, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach sie, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? We have to train our children to understand the ways of God. Wir müssen unsere, wir sollten unsere Kinder so erziehen, dass sie die Wege Gottes kennen. Some children will never follow their father. Einige Kinder werden ihrem Vater nicht gefolgt. Hey, you want to was, walk du willst mich töten? They will not know. Isaac was so cool. Isaac war einfach so gelassen. With that age, 17. Mit 17. You see, you want to kill a child, somebody just like that. Ein 17-jährigen pubertierenden Jungen. That is not a baby that does not know things. Der kann nicht ein Baby, was nichts weiß. He could see wood. Sondern er konnte Holz sehen. He could see fire. Er konnte das Feuer sehen. There's no animal. Aber kein Tier. Then we ask, who is the animal? Dann fragen, wer ist das Tier? We train our children, you know, our parents. We thank God that our children will not be like us. Wir danken Gott, dass unsere Kinder nicht so sein werden wie wir. You see, because we did not start from you. Wir haben nicht von Anfang an Christus wirklich nachgefolgt. Your children will not. You see, they will just unsere Kinder werden von Anfang an in Christus wachsen, in der Liebe von Christus. And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. He said he will provide himself a lamb. Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. He will provide himself. He did not say he will provide us. Sich ein Lamm zum Brandopfer. Because it's not about you. Es geht nicht um dich, es geht um den Herrn. He will provide himself. Er wird es für sich selbst. God will provide himself a husband. Gott wird sich selbst einen Ehemann aufbauen. He will provide himself a wife. Er wird sich selbst einen. He will provide himself a house. Und ein Haus und all das. He will provide himself a car. Whatever it is. Was auch immer es ist. He will provide. Er wird sich versorgen. Stop seeing the old man. Hör auf, den alten Menschen zu sehen. Seh Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Don't separate yourself from Jesus. Trenn dich von Jesus. You and Jesus. Du und Jesus seid eins. One spirit. Ein Geist. Not two. Nicht zwei. Praise the Lord. Hallelujah. He said, he that is joined unto the Lord is one. Der, der mit dem Herrn vereint ist, ist eins. Since you became a child of God. Seitdem du ein Kind Gottes bist. Let me wait a little bit for that. He said, he will provide himself a lamb. You see, the reason why I'm not afraid how old I am before I marry. Der Grund, warum ich keine Angst habe vor meinem Alter. Bevor ich heirate. You see, before I have the right person. Bevor ich die richtige Person. Why will I not be afraid? Because he will provide himself. Er wird für sich selbst. He is the provider. Er ist der Versorger. You see, Adam never asked for a wife. Adam hat sich meine Frau gebeten. His God has said, it's not good for you to leave. Gott hat gesagt, es ist nicht. He knows the right time. Er kennt die rechte Zeit. Um Dinge zu abzustellen. Sei nicht ein Eiler. I'll be here, you see. Ich bin hier. A man came the other day, he said, he says he just heard some words from me. It's so warm, it's so powerful that I'm at home. That look at people that they don't even know anything. They are just shouting everywhere. That what am I said, I need to be trained. If God called you, he's going to train you. Hat sich die Predigt angehört, hat gesagt, die Sachen, die du sagst, sind so kraftvoll und es ist so krass, dass du einfach hier so verborgen bist. Es gibt Leute, die halb so sehr zulassen, dass Gott durch sie spricht und trotzdem so laut sind da draußen und überall reden, überall, dass du, überall predigen, überall Plattformen haben. Und ich habe gesagt, ja, er bildet mich aus. Er, und wenn er dich ruft, wird er dich ausbilden. Denn dort, wo er hinführt, dort versorgt er auch. My focus is just what he told me to do. Mein Fokus ist auf dem, was er mir gesagt hat. He said, go and preach the word. He did not say, go and gather 1 million. Er hat gesagt, geh und versammle 1 million. Oh, 10,000. 10,000. Oh, branches upon branches. Oder he said, preach the word. Sondern predige das Wort. And that's what I'm doing. Das tue ich. Praise the Lord. Hallelujah. And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for burnt offering. So they went both of them together. And They came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac, his son, and laid him on the altar upon the wood. Then Isaac, we know that he is the animal. Spätestens jetzt hätte Isaac erfahren, dass das Brandopfer ist. He did not run. Aber er ist nicht gegangen. Er hat zugelassen, dass sein Vater. You see the fear of God in Abraham's life. He passed it to the son. In Abrahams Leben hat an seine Kinder weitergegeben. You know, for you to listen to a father like that. Dein Vater so gehorcht. You know, when Satan speaks through mother, through father. Wenn wenn der Teufel durch deine Eltern spricht, dann. Because it's not our parents that are of Christ. Eltern sind von Christus. Now, if you keep on following them because you want to honor them. Und wenn du ihnen ständig nachgehst, weil du sie ehren willst. You are not the one to honor them. Nicht du sollst ehren. It's God that is to honor them. Maybe Gott we'll get it. Praise the Lord. Honor comes from God. And God honor. Not you. Because once you honor, they sing your praises. They praise you. But they never praise Jesus. I don't want anybody to praise you. Praise my God. Praise my Christ. He is my life. Praise the Lord. Hallelujah. And Abraham stretched forth his hands and took the knife to slay his son. Oh my God. Just imagine it today. When it come out from CNN. That you are going to kill your son. Breaking news. Breaking news. Double. Mein Sohn auf irgendeinem Berg umbringen will. People will say, hey. You know, the word of God sometimes doesn't make sense. Aber Gottes Wort macht manchmal keinen Sinn. That is the truth. Das ist die Wahrheit. He never make any sense. Macht nie Sinn. And the word is just opposite. It's like dinner. Tag und Nacht. He does not want. He did not want to take anything from. From Abraham. He did not even want to take the son. He wanted to know him. Er wollte ihn kennen. Because he is to know us. Er muss uns kennen. He wants to know us. Er will uns kennen. Jesus said, "My sheep hear my voice, and I know them." He knows. Und sie kennen mich. He said, "I know them by their name." I know them. I know my sheep. Ich kenne meine Schafe. He wants to know you. Er will uns kennen. He just wanted to know him. Wollte Abraham kennen. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, very, very, very. I just thank God for Abraham. Ich danke Gott für Abraham. He did not fail. Er hat nicht versagt. He did not fail. Er hat nicht versagt. A lot of us will fail Viele today. Viele werden hätten versagt. A lot of us will fail today. Viele we werden just versagen. Run. Wir werden rennen. No wonder he's the father of faith. Kein Wunder, dass er der Vater des Glaubens. The Bible calls him the father Bibel of faith. Nennt ihn Vater des Glaubens. For you to believe and take your son. Deinen eigenen Sohn nimmst. Today people cannot even give money to the house of God. Heute können Leute nicht mal ihr Geld geben. Talk less of your son. Schweige denn dein eigenes Kind. Only. They cannot only. Only your son. Thank you, Papa. Nicht von Papa zehn, is always very nicht von zehn Söhnen. Nicht von zehn Söhnen hast du den hässlichsten ausgesucht und dann geopfert. Like one man, you know why. Okay. One man. He said. He don't look at one of his sons. Hey, he said this. He said, I could have just used this one for money ritual. Because look at, nothing is good in his body. Because the son's leg was like this. You know, somebody that have many children. And he said, use one. Und sagt, nutze eine. Use one, take one of them. Nimm einen von ihnen. It will be, somebody will reason it, okay. Ja, sagen, no, okay, it's not all. Die Person, at least some are still there. Die mir am wenigsten bedeutet. Hmm. But in verse 2 he said, take now thy son, your only son, Isaac, whom thou lovest. It's not the son you'll hate. Nicht den Sohn, den du hast. You know, you can get rid of, when somebody say, get rid of that son that you hate. You, sometimes you'll be very fast. Leute, die würden sich darüber freuen. So get rid of the son. Um ihn loszuwerden. Ah, this one. Was, den? Please, just adash you. Den Schenk ich dir. Den Schenk. But he said, the son that you love. Aber den Sohn, den du lieb hast. Praise the Lord. Hallelujah. That is God. Amen. Yeah. And along the line, he did not kill that son. Und hat diesen Sohn nicht getötet. But there was Haran. Aber hat versorgt. Es gab einen. Haran. Because where he lives, he provides. Denn dort, wo versorgt, denn dort, wo hinführt, dort versorgt auch. You see, where he lives, he provides. never leave us stranded. Er lässt uns nicht im Stich, er lässt uns nicht hängen. It's always there at the right time. Er ist immer zur rechten Zeit. Stop bothering yourself about the future. Hör auf die Sorgen zu Stop bothering yourself about your age. Mein Alter. The time. You know people, you know. If you fail him, he never fail himself. Second Timothy. Wenn du ihm untreu bist, ist er treu. You see, 2 Timothy 2:13. Let us read. 2:13. 2 Timothy. 2:13. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Timothy 2:13. 2:13. If we believe not, yet he abided faithful. He cannot deny himself. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. We always see our problem as our problem. Wir sehen immer unser Problem als unser Problem. You see, we always see those problems as our problem. Wir sehen immer diese Probleme als unsere Probleme. They don't belong to you. Aber sie gehören uns nicht. Matthew 11. Matthäus 11. We know here very well. But sometimes I see we don't even know it. Wir kennen die Stelle, aber manchmal ist es, als ob wir die Stelle nicht kennen würden. That's why he said, don't forsake the assembly of believers. Das ist so, wie die Treffen der Gläubigen nicht versäumen. Because as you keep on forsaking it, wenn du sie ständig versäumst, ist es a matter of time, you will dry up. Ist eine Frage der Zeit, bist du ausgebrochen. You will be out of the line completely. Du bist auf einmal vom, du fällst vom Weg ab. There is no example of Christ outside. In Christus. Es gibt kein Beispiel von Christus da draußen. You see, example of Satan is everywhere. No example of Christ. Was ist ein Beispiel für Christus? What you are hearing now is not everywhere. Was du hier hörst, ist nicht überall. Matthew 11. Matthäus 11. Vers 27. He said, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him. The Lord, you see, we know God through revelation. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und der, welchem der Sohn es offenbaren will. We know God through revelation. Wir kennen Gott durch Offenbarung. You see, he has to be revealed to us before you can know him. Offenbart werden, bevor wir ihn kennen können. Because faith, the faith you use to believe the word of God is not your natural faith. Der Glaube, den du nutzt, um an Gott zu glauben, ist der natürliche Glaube. It's a supernatural faith. Ein übernatürlicher Glaube. It's a faith that is called the faith of God. Es ist der Glaube Gottes. Not the faith of man. Es ist der Glaube des Menschen. With man faith, you can never believe God. Menschenglauben kannst du Gott nicht glauben. And that faith never dies. Glaube stirbt nicht. And that's why even after your death, selbst nach deinem Tod, your body that is being buried, dieser Körper, der begraben wird, you see, the faith is still there. Der Glaube ist immer noch da drin. It's still there, it's still in your body. He never dies. Er stirbt nicht. So powerful. So kraftvoll. The faith that you used to believe the word of God from the beginning. Der Glaube, den du benutzt, um von Anfang an Gottes Wort festzuhalten. He's still the same faith you still have now. Der gleiche Glaube, den du heute hast. It changes not. Er verändert sich nicht. Then he said, come unto me, all you that labor and heavy laden, I will give you rest. We need rest. Mm-hmm. It's no longer Sunday that is our rest. Mm-hmm. Or Saturday, Sabbath. Mm-hmm. Jesus is our Jesus rest. As you allow him to do the job, you are das resting. Werk tut, dann du dich aus. You know, you just allow him to das do it. You know, the rest day der Ruhetag was blessed. War gesegnet. The seventh day was blessed. Der siebte Tag war gesegnet. The day the Lord rested. God rested. Gott sich ausgeruht. In Genesis, you see. He blessed that day. Mose, er hat den Tag gesegnet. You see, you are resting on the Lord is already blessed. Who knows that? Gesegnet. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why once you rest on him, you are not the one doing the job any longer. You are already blessed. Praise the Lord. Hallelujah. Then take my yoke, verse 29, upon you, and lean on me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. It is the Lord's problem and not your problem. Des Herrn, nicht dein Problem. God is the provider. Gott ist der Versorger. And he has provided himself a husband for himself. Und er hat für dich schon gesorgt. Er hat schon für dich a wife for himself. He's the one to do it. Mm-hmm. Ja, er tut es. You see, the children, you see, children. Kinder. He provides himself children. Er versorgt für sich selbst. That you know, you know, somebody that want to have children. Jemand, der Kinder haben. You know, sometimes they are so worried. They are so worried. The Lord provides himself children. He provides himself. It's no longer about you. The old man is dead. You have a new man. The new man. You know, whatever it is. That is, if we go to Psalm 35. Quickly go there. Psalm 35. Psalm 35. Praise the Lord. Hallelujah. Maybe we stand up and jump a little bit. Psalm 35, verse 27. He said, let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Timothy, can you help us to read it? 27. Psalm 35, 27. Aber jauchzen und fröhlich sein sollen alle, die meine Rechtfertigung wünschen. Sie sollen alle Zeit sagen, der Herr sei hochgelobt, der das Heil seines Knechtes will. Thank you. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which have pleasure in the prosperity of his servant. If God have pleasure in his servant prosperity, how will he have pleasure in his own son prosperity? Wenn Gott Freude hat an dem Wohlstand seiner Knechte, wie viel Freude hat er bei dem Wohlstand seiner Söhne? He said he have pleasure. He enjoy your prosperity. Er genießt dein Reichtum. If you can enjoy servant prosperity. Den Reichtum seiner Knechte. You know, if you have a servant. Wenn du einen Knecht hast. And if he prospers, you will rejoice. Und you will enjoy it. Erfolg hat und du dich freust darüber. What about a son? Was mit deinem eigenen Sohn? If you know your God, wenn du deinen Gott kennst, you will be strong, wirst du stark sein and do exploit. Und Großes tun. We will go to Romans 4 now. Quickly go there, Romans 4. Romans 4, verse 17. Römer 4, 17. He said, as it is written, I have made thee a father of many nations, before him who he believed, even... Praise the Lord. Hallelujah. Before him who... he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Praise the Lord. Hallelujah. You see, Bessie, you will not be reading, please, because of time. Okay. Das war jetzt Römer 4? 4:17. Abraham believed the Lord. He believed God. Abraham hat an Gott geglaubt. He said, who bringeth the dead to life? Who quickeneth the dead? That's bringing the dead to life. Die Toten lebendig macht. The word of God is spirit and life. Gottes Wort ist Geist und Leben. Whatever is dead, once you put the word of God, there's life. Was auch immer tot ist, wenn du Gottes Wort hinzufügst, wird es lebendig. The life comes in. Das Leben kommt rein. John 6:63 said, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Johannes 6:36 sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Example. You see, Peter. Zum Beispiel Petrus. The fish business. Als er am Fischen war. You see, after fishing and fishing, there all the night, all through the night, no fish. Konnte er keine Fische fangen. But when the word came, aber als das Wort he kam, injected the word into the sea. Er hat das Wort in den See gelassen. The fish that was not in the sea. Auf einmal kamen die Fische ins Netz, die noch nicht mal am See waren. The dead sea. Dieser tote See wurde lebendig. We saw the fish in the curiosity rush into the sea. Ins Netz reingerast. It is more spiritual than physical. Das ist geistlich als physisch. Das ist mehr geistlich als physisch. And now when we are pulling the net. Als sie das Netz rausgezogen haben aus dem Wasser. Because the word was injected. Weil das Wort eingefügt worden ist. He said, who quickened the dead? The word of God bring life to the dead. Gottes Wort bringt Leben ins Tote. Call it those things which be not as though they were. He never called things the way the natural eye sees things. Er ruft die Dinge nicht so, er benennt die Dinge nicht so, wie die natürlichen Augen es sehen. You see, don't call things how you see it there with the natural eyes. Benenne Dinge nicht so, wie du es mit deinen natürlichen Augen siehst. Remember, you see, Genesis 1. In 1. Mose. God, he said he saw darkness, but he spoke light. Gott hat die Dunkelheit gesehen, hat das Licht gesprochen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, don't speak things. What you see with your natural eyes. You're lying. That's a lie. You're bound to change. Die werden sich verändern. Die müssen sich irgendwann verändern. And we know of Hebrew 1. Hebräer 1. He talks about faith. Es geht um Glauben. He talks about faith. Glauben. Ah, Daddy, thank you. Hebrew 1, let me quickly go there. Let me go there. If you cannot go there, I will go there. Let me somebody go there with me. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 11, verse 1. He said, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Evidence of things not seen. Eine Tatsache von Dingen, die nicht sichtbar sind. Now faith is the substance of things hoped for. You know, before you pray, you hope. Before du betest, hoffst du. After prayer, it's no longer hope, it's faith. Aber nach dem Gebet ist es nicht mehr Hoffnung, sondern Glauben. You no longer hope, but you believe you already have it. Other may not be seeing it, but you have it. Du hast es. Don't allow anybody to talk you. Lass nicht zu, dass jetzt jemand ausrede. He said, the evidence of things not seen. If they ask you, where is it? Give them your faith. Dann gib ihnen deinen Glauben. Give them the word of God. Gib ihnen Gottes Wort. Praise the Lord. He said, evidence of things not seen. He did not say, did not exist. He did not say something that is not existing. He said, not seen. Not seen with your natural eye. Es ist etwas, was man nicht sieht, aber nicht etwas, was nicht existiert. You know what is that you cannot see? It's greater than what you can see. Die sehen kannst, sind größer als die Dinge, die du sehen kannst. Praise the Lord. You know James. All of you know what James is. Die alle kennen Bakterien. You know when you go outside, when you come home, you wash your hands. Wenn du rausgehst und wieder reinkommst, wäschst du deine Hände. Why do you wash your hands? Wieso wäschst du deine Hände? You do not touch shit outside. Du hast nicht in Dreck gefasst. But you wash your hands. Ach, du wäschst deine Hände. Why do you wash your hands? Wieso wäschst du deine Hände? Your washing your hand is the evidence of things not seen. Dass du deine Hände wäschst, ist eine feste Zuversicht von eine Überzeugung von Tatsachen, die du nicht siehst. You see, it means you believe something that you cannot see with your natural eye in your hand. Du glaubst, da ist irgendetwas in auf deinen Händen, was du nicht sehen kannst. Und deswegen wäschst du deine Hände. And that is faith. Das ist Glauben. We are not preaching of faith today. Praise the Lord. Then, once it comes to Christ, wenn es um Christus geht, it is spiritual world. Ein geistliches Wort. The spiritual world is greater than the physical world. Die geistliche Welt ist stärker als die physische Welt. And there is no male or female in the spiritual world. Mann oder Frau in der geistlichen Welt. Praise the Lord. Hallelujah. No male or female in the spiritual world. No more tradition in the spiritual world. No more, you see, religion. There's no religion in the spiritual world. In der geistlichen Welt. You see, there is no... Okay. Let's go to Galatians now. Galatians. Galatians 3. Galatians 3. Galatians 3. Please, you can also be joining us if you are outside on Wednesday. You can also be joining us live. Mittwochs könnt ihr uns auch zum Beispiel live zuhören. And on even on Sunday, you can join us if you are not here. Oft auch Live-Aufnahmen machen. Über Instagram zum Beispiel oder andere Sachen. Praise the Lord. Hallelujah. So, if you, because the Bible says, faith cometh by hearing. Die Bibel sagt, dass der Glaube durch das Hören kommt. Hearing at the word of God. Wenn die Gottes Wort hören. You see, unbelief also come by hearing. Der Unglaube kommt auch durch das Hören. And what you hear will give you faith or unbelief. Wird dir Glaube oder Unglauben schenken. So, we have to keep on hearing the word of God. Sollten wir weiterhin Gottes Wort hören. Galatians 3, verse 27. And as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. You know, if you are now a child of God, you have Christ. Then he said, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. You see, once he comes to the spiritual world, um die geistliche Welt geht, no longer male or female, geht nicht mehr Mann oder Frau, or young or old, jung oder alt. The dancer, you know the dancer, the story of this dancer. Zum Beispiel dieses Mädchen mit diesem Wahrsagergeist. He was even greater than the master. Sie war mächtiger als der Meister. No, he was just a dancer. Was ein kleines Mädchen war. Greater, we tell the old man what is in your life. Aber er konnte, because he can operate in the spiritual world. Diesem alten Mann sagen, was in seinem Leben passiert ist oder was noch in seinem Leben passieren wird, weil sie einfach diesen Geist hatte. Praise the Lord. Hallelujah. And we know that the word of God is sharper than two-edged sword. Wir wissen, dass Gottes Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. It's so powerful. Es ist kraftvoll. And today it's as if it's not powerful. Heute ist es, als ob es nicht kraftvoll ist. There are reasons why it is not powerful. Also Gründe dafür. It seems it's not powerful in our life. Es sieht so aus, als ob es nicht kraftvoll ist in unserem Leben. You see? Our up and down life. Unser Hoch- und Tiefleben. You see, our up and down life. Unser schwankendes Leben. Today we are in the word of God. Heute sind wir in Gottes Wort. You see, today we are with God's children. Heute sind wir versammelt. We are rejoicing with God's children. Wir freuen uns mit Gottes Kindern. The next day we are angry. There's something moving. Etwas anderes bewegt uns. Etwas anderes führt uns. Our upside down relationship with God's children. Unsere Hoch- und Tiefbeziehung mit Kindern Gottes. You know, you can say I have peace at home. Du kannst sagen, ich habe Frieden zu Hause. But you have peace in the house of God with God's children. Mit Gottes Kindern. You know, you cannot close one door or open the other door. Du kannst nicht for Satan to come in. Du kannst sagen, ich habe die Tür zu, ich habe die Fenster offen, der Teufel wird reinkommen können. Our up and down joy, our up and down peace. Unsere hoch und tief Freude, unsere hoch und today we can be laughing and rejoicing together. Wir springen hier. You see, next week will it continue? Nächste Woche wird es weitergehen. Then will it continue next month? Wirst du nächste Woche? Or something is coming that want to etwas, that is almost separating. Was dich wieder von Gott wegführt. If you don't see Christ, there will be separation. Wenn du Jesus nicht siehst, wird es Trennung geben. It's only Christ that makes unity. Nur Christus macht diese Einheit. And that's why to find mates. Deswegen seine Ehepartner zu to have mates. Ein Ehepartner zu haben. Praise the Lord. Hallelujah. If you are not one in the spirit, nicht you cannot be one Geist, in the Geist, outside. Könnt ihr auch nicht physisch the question is how are you one die Frage in the ist, wie spirit? Ist man eins im Geist? That's the word of God. Das ist Gottes Wort. That you are one with the word of Sie God. Eins seid in Gottes that you not know that the word of God is your father, your mother. Gottes Wort, dein Vater, you see, it is no longer outside. Your mother is no longer the natural mother. Deine Mutter ist nicht mehr deine Mutter in dem Sinne. Praise the Lord. I still have that in the front. Let me. Because you see, why are we? Why is the word of God not sharper than two-edged sword? Wieso ist das Wort Gottes nicht schärfer als ein zweischneidiges Schwert in unserem Leben. You know, James once said, a double-minded man. Jakobus 1 steht, ein Mensch, der zweigesinnt ist. You see, today you are happy. Heute bist du glücklich. Tomorrow you are no longer there. But somebody is asking, what is wrong? You just, I don't know, I don't want to talk to anybody. Und fragt dich, was ist los und du willst nicht darüber sprechen, und, aber wer bist du? He said a double-minded man cannot receive anything from God. Menschen, that let's go there. Yes. Yeah, danke. Somebody was already waiting. Praise the Lord. Hallelujah. James 1. You are delaying yourself. Du stehst dir selbst im Weg. You see, if even you cannot obey in one side and the other side, you are not even there. You are not delaying yourself. Nicht gehorsch auf der anderen Seite an, aber du stehst dir selbst im Weg damit. From verse 2. I will mess you with only shot. My brethren, count it all joy. When you fall into diverse temptation. Whatever comes did not come to bring you down. Was immer kommt, kommt schon nicht runterzuziehen. Whatever problem that comes is not for destruction. Ist nicht dazu zerstören. He said, count them joy. Count it joy. Acht es als lauter Freude. Whatever comes to you. Was immer auf dich zukommt. Praise the Lord. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. You see, the trying of your faith, will be tried. Dein Glaube wird auf die Probe gestellt. You know Joseph in Psalm 105. You see, Joseph was tried. Er wurde versucht. Until Joseph was tried, you see, the victory did not come. Kam der Sieg. You can go there yourself later. Psalm 105, verse 17 to 19. Praise the Lord. Psalm 105, 17 verse. It's 19. Genau. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entirely wanting nothing. You are so satisfied with Jesus that you don't want anything. You bist so zufrieden mit Jesus, du nichts willst. Es fehlt dir an nichts. That nothing is lack. Es fehlt dir an nichts. Other people can see lack all around you. Andere Leute, but you don't see. Aber dir fehlt nichts. Because you are so satisfied with Christ. Du bist zufrieden mit Christus. Other can see that there's nothing working. But you see Christ, because Christ has worked for you. Denn funktioniert für dich. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Jesus is our wisdom. Jesus ist unsere Weisheit. Amen. It's our wisdom. Jesus ist unsere Weisheit. That you have to allow it to come to your mind. Aber du musst zulassen, dass es in deine Gedanken kommt. Allow what you have in the spirit to now come to your mind. Lass zu, dass das, was in deinem Geist, in deinen Gedanken ist. You see, your mind have to understand the spiritual world. Deine Gedanken müssen in die geistliche Welt verstehen. The old man that is still in your mind, you have to let it go. Der immer noch da ist, du musst ihn loslassen. Don't think like the world. Denk nicht wie die Welt. You know, you go to a place of work. Your job. Zur Arbeit. What do you think when you are working? Worüber denkst du nach, wenn du arbeitest? If you don't think God, wenn du nicht an Gott denkst, you don't think Christ, wenn du nicht Christus denkst, wirst du an den Teufel denken. You think the problem. Du wirst an Sorgen you denken. Think how they think. You know, people Menschen think. Denken. You know, don't denk, think what they think. Denk nicht an das, was think the salvation of denk the Lord. Über die Erlösung you see, think the victory of Jesus. Denk über den Sieg des look for something in the word of God to think of. Such nach einer Stelle, über die du nachdenkst. How Jesus came into the world. Wie Jesus auf diese Welt you see how the three Hebrew boys were delivered. You see how Daniel, he was dropped into the lion's den, but he used the lion as a pillow. Wie Daniel diese Löwen als Kissen benutzt hat. You see, so they would look for something to think of. Such etwas, instead of thinking like that, so wie if you think like that, you will get the same result like that. Wenn du so wie deine Mitarbeiter denkst, wirst du die gleichen Ergebnisse wie sie bekommen. Praise the Lord. Hallelujah. You are alive, you are dead. Denn du bist am Leben und sie sind tot. Then in verse 6, he said, but let him ask in faith, not wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. You know, today you are happy, tomorrow you are not. Heute bist du glücklich, morgen nicht. Yeah, you know, you are always here and there. And you are surprised when people are always here and there in your life. Und du wunderst dich, wenn Leute so zu dir sind. You know, he said, you know, Galatians 6. Galatians 6. He said, what? Put something here, let's go to Galatians 6. Galatians 6. Galatians 6. verse 7. He said, be not deceived, God is no mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. What you sow? What's to this? You know, in people's life, with God's children, that you are up and down. Im Leben von Kindern Gottes bist du immer hoch und tief. You know, when mates come, they will be up and down. Und wenn dann Ehemann kommt, ist hoch und tief. Und you see, when things come, they are up and down. Kommen sie hoch und tief. And you almost, you want to be provoked. Und das will ich schon fast angreifen. You see. He said, he said, be not deceived. God is no more. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Und das, was ein Mensch sieht, wird er auch ernten. It's so dangerous to fire God's children. Es ist so gefährlich, Gottes Kinder. Never be against one another. Seid nicht gegeneinander. No matter whatever any of us was wir einander antun. Like, come straight forward. Come. How do you say that? Okay, come direct. Don't talk about it. Sprich darüber. He's so dangerous to fight God's children. So gefährlich, Gottes Kinder anzugreifen. You know, others can fight you. Andere Leute but for God's children to fight God's children. Aber Gottes Kinder, it's Gottes Kinder angreifen, das ist bösartig. You know, in we know of Luke 18. Lukas 18. He said, for you to offend any of these little ones, better if you kill yourself. Also es ist besser, dass jemand sich einen Mühlstein an den Hals hängt und ins Meer geschmissen wird, als dass er einen dieser Kleinen provoziert, zur Sünde verführt. When we read that, we always think of the unsaved. Wenn wir das lesen, denken wir immer, ja, no, we got children. Aber es geht auch um uns. Are we there for one another? Sind wir da füreinander? If you cannot be there for your brothers and sisters, du nicht mal da sein kannst für deine who Geschwister. Do you want to be there for them? Wer soll denn für sie da sein? He's the unsaved. Das ist die Ungläubigen, die für sie da sein sollen. The kingdom of God is the king. The kingdom and the royal family. Das Königreich Gottes heißt der König, das Königreich und die königliche Familie. The royal family. Die königliche Familie. Yeah, what family? Wir sind eine Familie. You know what makes family today? Was macht Familie heute it's aus? The blood. Es ist das Blut. But the blood of Jesus is what makes us. Aber das Blut von Jesus Christus ist dicker als das natürliche Blut. Dicker als das natürliche Blut. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6. But let him ask in faith, not wavering. For he that waveth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Jakobus 1, 6 wieder. Then 7. For let not that man think that he may receive anything of the Lord. You know, you are not here, you are not there. Du bist hier, du bist auch nicht today da. You are here, tomorrow. You know, you can close one door and the other door, you leave it open for Satan to always come in. Du lässt immer einen Spalt offen, wo der Teufel durchkommen kann. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. If you are double-minded, wenn du ein Mensch mit geteilten Herzen bist, with God's children especially. Und besonders geteilt mit Kindern Gottes. Things will happen to you that way. Wenn Dinge, die auch so passieren. You better stop it. Hör lieber auf damit. I saw it this morning. Ich habe das heute Morgen gesehen. The Lord revealed it to me. Der Herr hat mir das offenbart. That those of us that are double-minded. Die Leute, die zwei geteilte Herzen we see, haben. We see God's children. Mit Gottes Kindern. Before you know it, there's something offending. Weiß, ist wieder etwas, was zwischen euch steht. You better love me now. You should be we are going to be together forever. Wir werden für immer. Hey, praise the Lord. Halleluja. You better love me now. You see, love, continue loving God's children. Liebe Gottes you see, it's not what they do, but what Christ did for them. Stop seeing what people are doing. What they did to you, what they did to you, it's all about you. What about what you did to Christ? Was hast du denn Christus upon all, he left heaven to come and die for you. Hat den Himmel zurückgelassen, um für dich am Kreuz zu sterben. Praise the Lord. Hallelujah. The double-minded man is unstable in all his ein ways. Mensch mit geteiltem Herzen, er ist before you know, he's going to another direction again. Vormals hat er wieder einen anderen Plan, eine andere Richtung. It's already, you see. Praise the Lord. Let us Hallelujah. Leave. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And also, why is it no longer sharp? This the double-edged sword. Wieso ist zweischneidiges Schwert. You know how sharp is a sword. Wisst ihr, wie scharf ein Schwert ist? You know, those people that cut people's head, they know what it is. Die Leute, die you know, Menschen this is land, enthaupten. You know the this is the sword. If you use sword for something, you know what it is, how sharp it is. Then, what is cutting anything is so fast. Es ist so schnell, dass es einfach durch. He said the word of God is sharper. Das Wort ist schärfer. Which means it's faster. Es ist schneller. He acts faster. Es handelt schneller. Praise the Lord. Hallelujah. You see, if you want to take anything out, it's so fast. But sometimes we think it's so slow. Manchmal denken wir, es ist so langsam. It's very fast. Es ist schnell. The problem is only new man. Das Problem ist unerneuert. What do you allow to come into you? Was lässt du in dich hinein? What are you carrying about? Was trägst du mit dir mit? You see, you are saved in the spirit, but your mind, your soul is filled. Aber deine Gedanken sind voll. With Satan's weapon. Mit den Waffen des Satans. Bitterness, hatred, and forgiveness. Unvergebenheit. Neid. Jealousy. Where envy and strife is, there's every evil work. Dort wo Neid ist, Destruction, there's death. Dort jedes böse Werk am Werk. And also number two of why it's no longer sharp. Und auch der zweite. Second Peter. Zweiter Petrus. Second Peter. Second Peter. Praise the Lord. Hallelujah. Second Peter. 2 Peter 1 von Vers 15. 2 Petrus 1 von 15. He said, moreover, I will endeavor that you may be able, after my disease, to have these things always in remembrance. You see, here Peter is talking that after my death, I want you to always remember this. Petrus sagt hier, nach meinem Tod will ich, dass ihr euch ständig an diese Dinge hier erinnert. For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we are eyewitnesses of his majesty. Verse 17. For he received from God the Father honor and glory when there came such a voice to him from the excellent glory. This is my beloved son in whom I am well pleased. You know, Jesus took some of his disciples and that was in the transfiguration. And he was transformed. They could not see. You know, this body covered a lot. Dieser Körper verdeckt viel. You see, the body was removed. Der Körper war weg. And the disciples could see the real Jesus. They could see the real God. Den wahren Gott. You know, your mother, they can doubt you because they cannot see the real Jesus. Deine Eltern können an dir zweifeln, weil sie den wahren Jesus sehen. You see, friends can doubt you. Freunde können an dir zweifeln. Because they cannot see it. Die können es nicht sehen. That the disciples, you know, they could not see. But when, in the transfiguration, you see, when the body was they could see the mighty Jesus, the mighty God. Mächtigen Gott. That they could not even look at him. Sie konnten ihn nicht mal anschauen. Es war zu groß, zu viel. Praise the Lord. Then he said, there it was there they heard that voice, you see. Da haben sie diese Stimme gehört. And this voice which came, verse 18, from heaven, we heard when we were with him in the holy mountain. We have also a more assured word of prophecy. You know, though we hear this voice, then we have greater word. Mm-hmm. The written word of das God. Geschriebene Wort. You know, Satan can also speak. Der Teufel kann auch sprechen. People are always looking for voice. Leute suchen immer Satan will speak to you. Und der Teufel wird zu dir sprechen. I'm not looking for any ich suche nicht nach einer Stimme. The word of God, I'm satisfied Wort, with it. Once the word of God say it, I'm so das Wort sagt, das reicht. I don't need any voice to say it. Stimme, um es mir nochmal zu sagen, was ich zu tun habe. Praise the Lord. Hallelujah. They are looking for signs and wonders. Sie suchen nach Zeichen und they are looking for different things. Sie suchen nach verschiedenen Dingen, nach Engeln. Satan have a lot of things. Aber der Teufel hat viele Dinge, die er offenbaren kann. He can show himself as an angel of light. Er kann sich als ein Engel des Lichts verkleiden und kommen. And deceive you with beautiful words. Mit schönen Worten. Beautiful words. Schönen Worten. We have also a more assured word of prophecy, Whereunto you do well that you take heed, as unto a light that shineth in darkness, place, dark place, until the day dawn, and the day star arise in your heart. Verse 20. Knowing this first, that no prophecy is of the scripture is of any private interpretation. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No prophecy is of any private interpretation. It's not my opinion. Es geht nicht um deine Meinung. I don't care about your deine opinion. Meinung ist mir egal. All I want is what the Holy Spirit ich will wissen, was der Heilige Geist dazu sagt. It's not my church opinion. Die Meinung meiner Gemeinde. My pastor opinion. Die Meinung meines Pastors. You know, there should be no private interpretation. Es keine privaten Once it comes to the word of God, Wort it's the Holy Spirit um that is going to reveal the Heiligen Geist. And that's why you are to know how to hear the voice of God. Du wissen, wenn man die Stimme Gottes hört. If you are in a church that do not know how to hear the voice of God, you better be out of there. Wenn du in einer Kirche bist, die nicht weiß, wie man Gottes Stimme hört, dann geh lieber raus. If you are following your father, you cannot even hear him. Why is he? Nicht mehr hören kann, wenn mit he said, go and bring knife. You are going to bring Mesa. Go and bring Gabe. You are going to bring knife. Er sagt, hol mir ein Messer und du gibst ihm eine Gabe. You see, you see, you have to hear your father. Once he speaks, wenn er spricht, hear his voice. He said, my sheep hear my voice. Hören meine Stimme. Don't the voice of strangers, they will not hear. Die Stimme eines Fremden hören sie nicht. We have to hear the voice of Christ. Die Stimme von Christus hören. Praise the Lord. Hallelujah. The word of God is the voice of Christ. Gottes Wort ist die Stimme Gottes. The truth is the voice of Christ. Die Wahrheit ist die Stimme Gottes. There should be no private interpretation. This is how this is how I see it. Quote the Holy Spirit. Zitiere den Heiligen Geist. Allow the Holy Spirit to reveal it to you. Lass uns den Heiligen Geist dir offenbaren. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The spiritual world controls the physical world. Die geistliche Welt kontrolliert die physische Welt. Christ or Satan. Christus oder Satan. It's not only Christ that is the spiritual world. Satan also Geist, is a spirit. Geist, sondern auch der Teufel ist Geist. It has spiritual world. Welt. The master, you know the master and the servant. Der Meister und sein Knecht. We will not go there. Romans 6:16. Romans 6:16. You see, whoever you yield yourself to will be your master. Wie auch immer du dich hingibst, der ist dein Meister, der wird dich kontrollieren. If you yield yourself to this, because the spiritual world is to control the physical world. So you can yield yourself to Satan in the spiritual world. And you can yield yourself to the Holy Ghost. Aber kannst du auch dem Heiligen Geist geben? And you can live or be alive here on earth and not control here. Du kannst hier auf Erden leben und diese Erde nicht kontrollieren. You are living here, but you are not the one in control. Du lebst hier, aber du bist nicht derjenige, der in Kontrolle ist. You know when you are in control. Weißt du, wenn du in Kontrolle bist, wenn du dich für Gott entscheidest, you are in control. Dann bist du in Kontrolle. If you reject Christ, you are not in control. Wenn du Christus verweigerst, bist du nicht in Kontrolle. Satan is in control. Der Teufel ist in Kontrolle. You see, once you choose God, because you are Jesus, you are not one. Wenn du in Jesus jetzt so you are in control. Deswegen bist du in Kontrolle. Praise the Lord. Halleluja. And the two worlds need your body to live. Diese beiden Welten brauchen deinen this Körper. This is the spiritual world. They need your body. Sie brauchen deinen to be here, to be here. Hier because for them to be here is illegal. Denn es ist illegal für sie hier zu sein ohne einen Körper, durch den sie wirklich. This is the spiritual world cannot live here. Die geistliche Welt kann hier nicht it's leben. It's illegal. Es ist illegal. That's why demons cannot live here. Die Dämonen können hier nicht I leben. I said you open the door for them to come. Du öffnest ihnen die Tür. Praise the Lord. They are illegal here. Illegal. They don't have right to be here. Sie haben kein Recht hier. They need your body. Sie brauchen deinen or they need the body of animal. Or whatever. Satan has to go through serpent. Denn der Teufel muss durch den body. Der braucht deinen Körper. Because he can't do nothing here except there is cooperation from der somebody tun, to have a body. Ohne die Kooperation eines Wesens, das einen Körper hat. We have a new parent. That's young man. We don't want to start the message. Praise the Lord. A new parent. Neue Eltern. You see, everlasting solution is to know that you have a new parent. Ewige Lösung bedeutet, zu wissen, dass wir jetzt neue Eltern. I have a new mother. I have a new father. Jesus is an example. You know when the mother, the Mary, went to look for him. Maria hat nach ihm gesucht. You see, and so he said, who are my parents? Und Jesus sagt, wer sind denn meine Eltern? Have those that are with me, that die, listen to the word of God. Gottes Wort gehorchen. Once you come to the spiritual world, ist die geistliche Welt. The word of God is your mother and ist your Gottes father. Wort, Mutter und Vater für you see, you listen to the word of God. Gottes Wort if you fear what your mother, your natural mother, your natural father says, wenn du dem you can never please God. Was deine Eltern sagen, dann wirst du Gott niemals gefallen können. Because Satan knows that you love them so much. Denn der Teufel weiß, dass du sie so sehr liebst. Yes, and then we go through them to control you. Wir müssen durchgehen, um dich zu kontrollieren. Praise the Lord. Hallelujah. He will go through them to control you. Gehen, um dich zu kontrollieren. How you honor them? Wie du sie ehrst. It's not by joining them. Nicht indem du sie unterstützt im Bösen. It's not by. All the time. Holy. Praise the Lord. Hallelujah. God is our Father. Gott ist unser Vater. John 20:17. That's good. John 20:17. He is our Father. Look at what Jesus said here. Jesus said unto her. Let everybody read it together. Verse 17. Want to go? Jesus sagte, halte mich nicht fest, denn ich bin nicht noch vor. Geh aber zu meinen Brüdern, sag ihnen, ich gehe zu meinem Vater, zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Praise the Lord. Praise the Lord. Just like it's like a rain falling. Jesus said unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, my family. Go to my family. Go to my brothers and sisters. Go to my family of Christ. You know, for the family of king or queens or president today, they'll be so happy. They are so they are rejoiced, they are happy. They are they you can hardly see the joy of this world departing from them. Diese königlichen Familien, die Freude dieser Welt ist immer in ihnen zu sehen. You see, the joy of the world, the peace of this world, is following them. But we have the peace of God, the joy of the Lord. But are we happy? The joy that the Lord wants us to have, do we have it? No, know your father. He said, my brethren. Meine Brüder. Is that not? If a president call you my brother, my brother. Mein Präsident ist mein Bruder, meine Schwester. A brother and sister. Bruder und Schwester. You see, a king of this world. König dieser Welt. England, you see, my brother, my sister, you see, the royal family, people want to see them, paparazzi, we just be following them everywhere. Praise the Lord. Hallelujah. They want to hear something from them. But we are greater. We are greater, he said, my brethren. And say unto them, I ascend unto my Father. And your father, the same father. Zu unserem Vater. We have the same father. Wir haben den gleichen Vater. We don't have different father. Wir haben verschiedene Väter. Is that not enough for us? Don't dance, Samba. Don't rejoice and say, praise the Lord. Herrn zu preisen. I'm your father. And to my God. And your God. It's only true Christ that God is your father. Oh, Christ, the true God. Dein Vater. If you don't have Jesus, wenn du Jesus nicht hast, God is not your ist father. Gott nicht dein Vater. He can be your creator. Er kann dein Schöpfer sein. If your mother is not saved, God is not his her father. Wenn deine Mutter nicht erlöst ist, ist Gott nicht ihr Vater. Satan is her father. Der Teufel ist ihr Vater. It's in the Bible. Was sagt John Gottes 8. Wort in Johannes 8? John 8. He says, Satan, your father. That's what's called him. Go on, John 8. If your father or your friends, they are not saved. Und Satan ist your father. Der Teufel ist ihr Vater. We have one creator. Wir haben einen Schöpfer. He is the one that he created Satan himself. Er hat sogar den Teufel in Form von also als Engel erschaffen. But for him to be your father. Aber das, damit er dein Because Vater the family you belong to is where you stay. Die Familie, zu der du gehörst, you don't go to the home that you don't belong to. Du gehst nicht in ein Haus, das dir nicht gehört. If God is your father, you know God give birth to a goat. Ein Tier gebärt seinesgleichen. You see? Ein Wesen you fish from fish. Free, whatever is coming from fish, you see, fish. You see, God is God. Gott praise the Lord. Leben seinen Kindern. Don't underrate yourself. Unterschätze dich nicht. See yourself as Peter and John, they saw themselves. So wie Petrus und Johannes sich gesehen haben. Silber und Gold haben wir nicht. But such as I have, I give unto you. Das gebe ich dir. Rise up and walk. Deswegen steh auf. That's somebody that knows is God. That's somebody that knows that whatever belongs to my father belongs to him. That's somebody that says, I will not take less than what I have, what my father has given me. Ich werde mich nicht mit weniger zufrieden geben, you know, als ich habe in Christo. You know, today religion we want to see you so small before God. Die Religion will, dass du so klein und mickrig bist vor Gott. He wants to see you. He wants you to see yourself so small. Also ich so klein sehen. God is so big. But you are just groß, a sinner. Aber du bist ein Sünder. I was a sinner. Ich war ein Sünder. But I have been delivered. Aber jetzt bin ich by my father. Ich bin no, I'm exactly my jetzt father. Mein you Vater. See, my father is in me. I call him my father everywhere. Once I go to Aldi or whatever, anywhere to buy anything, my father has land. Ist bei mir. You know, Bosha. Ambassador. Wie ein Botschafter. Ambassador, you are representing a country. Du repräsentierst ein Land. Anywhere you are, you are representing Christ. Du repräsentierst Christus. Praise the Lord. Halleluja. You are the one that can change the situation that is there. Du bist derjenige, der diese Situation. Whatever you don't want to be there can never be there. Kann ich da bleiben? But how many kings are suffering? Aber wie viele Könige leiden? We are, you know Jesus, he said he is King of Kings. Jesus sagt, er ist der Könige. You are kings. Du bist König. He is the King of the Kings. Er ist der König der Könige. He called us kings. Er nennt uns Könige. The king that does not know that he is king. Aber ein König, der nicht weiß, dass er ein König ist. Amen. Amen. We are born by our natural parents into this world. Wir sind durch unsere natürlichen Eltern auf diese Welt geboren worden. Jesus said in John 3:6, he said, born of flesh is flesh. Can you remember that? Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. See? And he also said, born of the spirit aus is dem spirit. Geist geboren ist, ist Geist. Too bad. Zwei, of flesh or of the spirit. Entweder bist du aus dem Fleisch geboren oder aus dem Geist geboren. We are not of the flesh. Nicht aus dem Fleisch geboren. Stop living. Hör auf. Of the flesh. Im Fleisch zu leben. And we know that 1 Peter 1, 22. Petrus 1, he said we are born again by a new parent. Sie sind durch neue Eltern geboren worden. He said we are born by incorruptible word of God. That's a new father, new mother. Gottes Wort. Neue Eltern haben wir jetzt. By God's word. Durch Gottes Wort. And we know that the name of God is the word of God. Wir wissen, dass der Name Gottes Gottes Wort ist. You see, the word of God, that is Revelation 19:13. The word of God is the name of God. Das Wort Gottes ist der Name Gottes. You see, two worlds. The natural world versus the supernatural world. Zwei Welten, die natürliche Welt. Und die übernatürliche Welt. You cannot be in both places at the same time. Du kannst nicht zur gleichen Zeit an beiden Orten sein. You see, you choose where you are. Where to operate. Wo du you choose where you are. Wo du bist. You see, you choose what you know that is like this light is on. You choose to own it. On the light. You can be in darkness. Es ist nicht anders. Du kannst dich auch entscheiden, in der Dunkelheit zu leben. You see, you are more of the kingdom of God than Jama. Or whatever you genau, are, so bist du auch your mehr nationality. Aus dem Königreich Gottes als von dieser Welt, als von deiner Nationalität. Stop looking at your body. Hör auf deinen Körper Look zu at schauen. Christ. Stop looking at your color. Or your country. Don't go there. Don't go there. Don't go there. Don't go there. Geh da gar nicht hin. Praise the Lord. Hallelujah. Out of the two worlds, you choose where to live. Du entscheidest nicht, wo du lebst. You choose where to live. Du entscheidest and to continue to live. Wo du weiter lebst. He said, the just shall live by faith. Die Gerechten werden durch den Glauben leben. You shall live by faith. Du hast durch den Glauben leben. That you live by the spiritual. You live in the spiritual world. Faith is spirit. Der Glaube ist Geist. Ah, God's kind of faith. Gottes Glauben. That spiritual world. Die but what do we do? We always want to live in the physical world. If you live in the spiritual world, where there is no weeping, there is no regret, there is no tears. Yes, Satan cannot even talk. Hey, you are untouchable. The judge shall live by faith. That is your home. The home of faith. In another word, the judge shall live him by the supernatural. Die Gerechten sollen durch das Übernatürliche leben. You live by God's word. Du lebst durch Gottes Wort. Again, you cannot be in both places at the same time. Du kannst nicht an beiden Orten zur gleichen Zeit sein. You cannot serve God and du kannst nicht Gott und den Mammon dienen. Until we learn to live in this new world, in the new world Welt, of Christ. We have to learn to live there. Wir müssen lernen, learn to live the heart to live. You know, when you born a baby into this world, wenn du ein Baby you have to learn everything. Das Baby muss noch alles lernen, was Kindergarten. Zum Kindergarten gehen. Everything. Und all diese Dinge tun. Für die Bottle. You see, so many things. Flashing. Fläschchen musst du sehen können. You see, a lot of things that you have to learn. Alles so also, once you are born into the kingdom of God, Königreich Gottes geboren you learn a lot. Du lernst there are a lot of things because everything, you are going to clean the blackboard. The du the board. Diese Tafel erstmal bereinigen müssen. You see, because the board that you have written a lot of things on, denn auf dieser Tafel you cannot write on it again. Vieles geschrieben und du kannst auf dieser Tafel nicht etwas draufschreiben, wieder draufschreiben, weil sonst kann man das unleserlich. Deswegen muss das, was vorher auf der Tafel steht, weggewischt werden, damit etwas Neues draufgeschrieben werden kann. Will you allow Jesus to clean that board? Lässt du zu, dass Jesus diese Tafel sauber macht? You see, the religion, the system of this one that you have believed for so long. Die Moral, all das. He wants to clean it. Er will es wegwischen. So that he will be there. Damit er sich abzeichnen kann. He said, I'm looking for somebody to flow through. Ich suche nach jemanden, durch den ich fließen. He will not flow through religion. Er wird nicht durch Religion fließen. He will not flow through Ishmael. Er wird nicht durch Ismael fließen. Praise the Lord. You see, once you come, you allow him to cleanse you. Wenn er kommt, musst du zulassen, dass er dich reinigt. Amen. Amen. Until you learn to live in this new world of Christ, you will never be free. Als du nur lernst, in dieser neuen Welt von Christus zu leben, kannst du frei sein. You live as a son. Du lebst als ein Sohn. You know, even our Father, the Lord's Prayer, is enough for us to know that things have changed. Das ist das Gebet, das Vater unser, Gott uns zeigt, dass Dinge sich verändert haben. He said, you know, the disciples said, they told him, teach us how to pray. Die Jünger haben Jesus gefragt, zeig uns, wie wir beten sollen. Then Jesus said, our Father who art in heaven. Jesus hat gesagt, unser Vater, der im Himmel ist. He did not say, our Master who art in heaven. Er hat gesagt, unser Meister, der im Himmel ist. He said, Servant, our Master. Meister und Knecht. He said, our Father. Unser Vater. Know him as your Father. Kenn ihn als sein Vater. Be rooted in him that he needs that he is your Father. Dass er dein Vater ist. A lot of God's children are going to be frustrated. Viele Kinder Gottes werden frustriert. And nothing is working. Und nichts funktioniert. Until we learn to live in God's world. Bis wir lernen, Gottes in Christ's world. Welt zu leben. You see, our world is our world. Das ist unsere Welt. Which is the word of God. Die Gottes Wort ist. As you know, we were in John 17. Wir waren in Johannes 17. John 17. Let's go there since we are still here in John. John 17. Praise the Lord. Hallelujah. John 17. From verse 14. He said, I have given them your word, and the world hate them. The world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. If Jesus was not of the world, Jesus von der Welt, why are you of the world? Bist du dann von der Welt? As Jesus is, so are we now. So wie Jesus ist, so sind wir jetzt. You see, that is how he came to demonstrate, to show us how to live in this physical world. Wie wir hier auf dieser physischen Welt. All he did, he did not do it for show off. Er hat sich getan, um anzugeben. He came to teach us how we are going to live. Wie wir leben the supernatural life he died leben, for. Das er that he paid with his own blood. Bezahlt hat mit seinem eigenen Blut. But who is living that life? Aber wer lebt dieses Leben jetzt? It's all fake. Es ist alles falsch, heuchlerisch. You see? Nobody, no, you can just see. Praise the Lord. Hallelujah. I pray verse 15. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. You see, when somebody dies, it's not God that takes him. Stirbt, ist nicht Gott, der ihn God never killed. Gott tötet nicht. Jesus is an example. Jesus when he came, he never killed anybody. Kommt, he didn't kill anybody. But to remember. He saved life. He raised the dead. Tote he healed the sick. You see, he never kill anybody. Today, when people die, they say God have taken him. Wenn Leute sterben, sagen Leute, ja, Gott hat ihn getötet. I always tell them, yeah, it's your God that took him. Like, yeah, dein Gott God. Hat ihn vielleicht because genommen, aber nicht God. Mein allmächtiger Gott. My God never take mein anybody. Gott tötet nicht. He said, I pray not, verse 15 again, that thou shouldest take them out of the world. That was his prayer. Das war sein Gebet dann für uns. But that thou shouldest keep them from the evil. That, verse 16, they are not of the world, even as I am not of the world. The world system, you see, how they find mate is different from how we find mate today. How we find mate. How husband and wife live together. Wie Ehemann und Ehefrau zusammen leben. It's not when my husband remember my birthday. Wenn mein Ehemann sich an mein Geburtstag erinnert. He buy me flower. Hat mir Blumen geschenkt. He buy me something. Hat mir etwas gekauft. I will never forget him. Ich werde ihn niemals vergessen. Even if it's not about what we do. It's what Jesus did for us. Das, was Jesus für uns getan hat. If you remember my birthday or not, if you remember anything or not, I love him unconditionally. I don't care if you remember anything. I remember when Papa was saying it to me, he said, it's her that I don't even look at it. I said, no, I don't love you as you are. Don't bother yourself. Praise the Lord. He said the hair that you have to paint it again with whatever they used to paint it. You know, dye it. I said that I did not see it so that I tell him. I said, no, you are good as you are. So I'm satisfied. So it doesn't matter for me. You see, praise the Lord. Hallelujah. You see, that is what it is in the kingdom of God. He's not well dressed. He's not well dressed. He's not well shoes. You know, in the back. Can you see? When another woman is going, you are looking. Allow the word of God to control your life. Last was God's. What and Leben controlled. That even if a woman is naked, you never see it. Dass selbst eine Frau nackt vor dir steht, du siehst es nicht. You never move. Du bist nicht bewegt davon. Because you are like Isaac that did not run from the father. Du bist wie Isaac, der von seinem Vater weggelaufen ist. People are always complaining. People are wearing short hair. They are wearing short. Let them wear. Leute beschweren sich immer, ja, sie zieht sich zu knapp an, sie hat das fehlt. Satan has a lot of things to entice people. Aber der Teufel hat viele Sachen, womit er Leute verfolgt. But for God's children. Für Gottes Kinder. You see, if you are enticed by such things, you open the door for Satan to come. Durch sowas gelockt wirst, hast du dem Teufel die Tür geöffnet, damit er dich ziehen kann. If I see somebody naked, I'm almost vomiting. Except my husband. Der irgendwie sich so Angst, das fettig. Das macht nichts mit mir. You see, I say, what is that? See, so people, that is the word of God. He trains you. Es trainiert dich. He just trains you. That trainiert you no longer, see any man. That you are, what is that? You are almost vomiting. The word of God is. That is why it's our protection. It's our security. It's everything. It's alles. You dwell in it. You live in it. Be rooted in it. We are not talking about religion. Wir reden nicht über religion. We are talking about the Spirit. So wir reden über den Geist. The Spirit of Christ himself. Geist von Christus selbst. He said, they are not of the world. But you are here in the world, but you are not of the world. The world system does not belong to you. Your marriage, you see. How you start, you know, today they want to have their partner, they have to date. Man will seinen Partner finden und man muss halt von Beziehung zu Beziehung you gehen. You see, they date. Zu jenen verschiedenen Beziehungen. Ja, dating, I'm dating. Allow it to come from Christ. Lass du es von Jesus kommen. You know, it's why all God's children should know how God speaks. Wir sollten alle Kinder Gottes wissen, Gott spricht. Höre seine Stimme. Satan.